Kick ihn an. Das war nicht so leicht, hier die ganze Hip-Hop-Fraktion rauszuschießen praktisch. Hab ich voll auf Gangster gemacht, oder? Stimmt's? Ja. Kollege Langfeld, kannst du ja bestätigen? Hab ich total gegangstert und husch, husch, husch, husch, husch, alle raus. Und die sind da draußen, ich hoffe, die hören das jetzt nicht. Hip-Hop. Hier geht's weiter. Ist ja mal, stört dich das, wenn ich hier noch ein bisschen so... Irgendwie anders? Nee. Und rumklappere? Stört dich das, wenn ich Schlager spiele? Ich habe jetzt ja keinen ordentlichen Schlager dabei. Du hast gerade so ein schönes Wort gesagt, Schlagerlager. Schlagerlager? Ja. Ja, weil ich hier nicht mehr ans Mikrofon gekommen bin. Dachte, der Hip-Hop hat die Macht übernommen. Und jetzt muss man dann immer wenigstens doch ein bisschen... Sagen, doch arbeiten, hey, ich bin Gangster, ich hab Ogoldzähne im Mund. So, ha, naja. Ach, wir fangen erstmal an, oder? Wir fangen erstmal an und dann wollen wir weiter. Was ist ein Name mittlerweile mit den Goldzähnen? Was muss man dann so von vorne? Muss man hattest du das? Grill heißt das. Grill? Grill, ja, ja. Wenn man vorne so Goldzähne hat, dann... Wenn man es auch so richtig sieht. Also nicht so wie du, so versteckt so im Kofferraum. Und dann ist aber praktisch unklar, ob man jetzt irgendwie Hip-Hopper oder Russenmafia ist, oder? Bei Unterschied vorne sieht man, glaube ich. Ja? Ja. Die Tonhosen sind irgendwie ein bisschen breiter bei denen. Meinst du? Ja. Naja, das sagst du so. Jetzt lockst du dich ein. Jetzt habe ich fast das Passwort lesen können. Lock. Lock. Ja, oder meinetwegen, ich schenke dir. Also, nein, schenk nicht, aber was zahlst du? Ich könnte dir hier so eine Videokassette leihen. Ja, schön. Und dafür willst du mein Lockwort haben? Ja, kriegst du so. Krieg so, schön. Ja, wir tauschen hier immer schöne Videos mit russischen Märchenfilmen. Oder? Tschechische Zeichentrickfilme. Rumänische Ferienlagerfilme. So Sachen eben. Was Schönes. Und dann nur noch mal ein bisschen. Wie kommt das, dass du das nicht hast? Das hat doch jeder. Weiß ich nicht. Hat das echt jeder? Gib mir so an. Wieso ist das überhaupt eine Videokassette? War damals so. Das muss doch eine DVD sein. Nee. Gil Scott Heron. Nur mal so, zur Info. Darf ich dir deine DVD-CD wiedergeben? Kennst du David Peel and the Lower East Side? Ah, das muss heute durchgespielt werden. Was sagst du? Ich kenne aber das Cover. Ja? Ja, wirklich. Das sind echt voll total die Kiffer. Jeder dritte Song ist ein Kiffer-Song. Heavy Marihuana. How to Get Stoned. I Like Marihuana. Here comes the cop, I've got some grass. Aber du kannst jetzt noch, pass auf, du kannst jetzt einen Hip-Hop-Bezug erzeugen. We are from the Lower East Side. Wie denn? Pass auf. Da gibst du jetzt einen Dr. Dre Kuttner? Genau. Ach, hat er geklaut da? Aber richtig geklaut, wa? Aber richtig geklaut. Olle Peel, Olle Dr. Dre. Cloud David Peel. Erzähl den Leuten, dass sie jetzt. Guck mal hier, ist das hier auch nochmal so diese. Ja, na dann auch die. Na hinten nicht ganz so, aber hinten haben sie ein bisschen gerader gerückt. Ja, ja. Aber hier sind aber so schöne. David Peel in the Lower East Side. Have a Marihuana. Das Radio-Internet ist aber ganz schön sperrig. Ich wollte jetzt mit was. Wie weit heißt denn das Radio-Internet? Naja, das muss echt zickiger hier. Hier, ach so. Ja. Ja. Echt, vielleicht. Vielleicht mache ich hier dem RBB mal ein Angebot, dass sie ihr Studio zu mir nach Hause verlegen. Da geht es irgendwie flinker. Jedenfalls, wenn alles so halbwegs in Ordnung ist, oder? Mann. Schlag dich mal vor. Ja. Hier nervt der Anrufer. Wir können mit der Kurzstrecke vorbeikommen. Das wäre auch super, oder? Ja. Und ich müsste auch nicht so weit raus, immer jeden Tag. Nein, nicht jede Woche. Ach, wie könnte... Ach, das könnte schön sein. Ha, ha, ha, ha. Von wem ist denn das? Das ist auch so ein alter Uferschlager. Scheiße, weiß ich auch nicht. Würde ich gerne wissen. Anfangen. Oh, you torture! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich gehe jeden Morgen vor ein Aufstehen aus dem Haus. Ich kieb mal in die erste Bahn. Ich komm schwer rein, ich komm schwer raus. Ich roch und schlaf mir aus der Lunge und ein Kaffee in Gemüt. Und ein Popel aus der Nase, wenn das keiner sieht. An Zeitung stand, nestel ich gar kleines Geld. Und ich kick an der BZ, was passiert so ne Welt? Und dann stoß ich nochmal auf, und dann stoß ich in Horn. Und dann stoß ich in den Kittel, und dann wird der Tag geboren. Und dann schreif ich nah'n Besen, ohne Besen nie gewesen. Und dann flieg durch die Gänge, und das Zimmer und der Dränge. Und ich wehe und ich wische, und ich dampfe und ich zische. Und ich quäl mal mit dem Dreck. Ihr macht ihn hin, ich mach ihn weg, ich mach sauber. Ich mach sauber. Ich mach sauber. Ich mach hier sauber. Von der Mark. Meine ganze Belegschaft, die ist freundlich zu mir. Selber machen sie mir gern und so brauchen wir hier. Und spendieren wir mal einen Kaffee und eine Pause und ein Wort. Zum Angst, ich höre auf, zum Angst, ich gehe hier fort. Und ich helfe nicht mehr an einen Besen, als wäre der Besen nie gewesen. Und fehle nicht mehr durch die Gänge. Und lass hier Dränge, sind hier Dränge. Und höre auf mit denen ihr Wische. Und ihr Dampfe und ihr Sische. Und quäl mal nimmer mit dem Dreck. Ihr macht mir hin und keiner weg, ich mach sauber. Ich mach sauber. Ich mach sauber. Ich mach hier sauber. Doch überleg ich mir den Zauber. Das wird hier niemals richtig sauber. Aber das ist mein ganz derselbe Dreck. Das krieg ich niemals richtig weg. Aber das ist mein ganz derselbe Dreck. Ihr macht ihn hin, ich mach ihn weg. Und ich quäl mal mit dem Dreck. Und krieg ich niemals richtig weg, ich mach's sauber. Ey, ich mach's sauber. So, jetzt gibt's gleich wieder die Frage, wer war denn jetzt Körper der Einfalt? Mit die Körper der Einfalt mit Ich mach sauber. Das ist irgendwie so was. Nehme ich mich jetzt in der engeren Auslegung, nicht in der weiteren, dann schon irgendwie auch verpflichtet fühle. Oh. Oh, völlig falsch hier. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. Sag mal, jetzt schon mal richtig. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, Kinder, wir müssen heute mal wieder vernünftig Gespräch führen. Sonst bin ich selber so deprimiert. Das Problem ist ja nur, man kann ja alleine ein vernünftiges Gespräch führen. Das heißt, da braucht man niemanden dazu. Und aber man braucht... Ah, oh, was bin ich schon wieder? Hallo? Hallo. Hallo, hallo. You sweet little 16. Ja. Ja, ja. Wie heißt du denn? Ja. Obi. Was? Obi? Obi. Ovi? Omi? Obi, wie der Baum. Ovi, oh, wie wohl ist mir am Aha-Band. Mir am Aha-Band. Hä? Weg ist er. Ja, macht nichts. Gibt's Schlimmes. Hallo. Hallo? Ich weiß nicht, wer bist denn du? Ja, hier ist Klaus. Mensch, Klaus! Klaus! So. Wie alt bist denn du? Ich bin 22. Musst du schon selber Geld verdienen? Ja, richtig. Hast, wie denn? Na, ich mach das halt wie so in dem Song davor, ne? So, du machst sauber, echt? So 1-Euro-Jobs und so, ne? Ach so. Hast du schon mal irgendwie, was war deine coolste Art und Weise, Geld zu verdienen und die schrecklichste, die beschissenste Art und Weise? Also einmal auf dem Strich halt, so, ne? Echt? Ja, auf dem Männerstrich. Ja. Einmal? Nee, das habe ich sogar 4-mal gemacht, ja. 4-mal? Ja, und das ist auch, also ganz privat, stellt man sich einfach so hin, wenn du nicht erwischt wirst, ist ja gut. Ja, stellst dich hin, kickst du auf? Naja, nicht erwischt werden ist gut, aber alles von da bis zu nicht erwischt werden ist, macht das Spaß? Nee. Ja, ist schon ganz cool, ne? Ist also, cool, echt? Ja, du glaubst gar nicht, was für knackige Frauen dich da manchmal abschleppen, ne? Ach so rum? Ja. Ach so, ich dachte jetzt so Schwulenstrich. Nee, nee, da kommen die Frauen an. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wo denn? Sagt dir die Bernauer Allee was? Nee. Nicht? Da stehen so Männer praktisch am Straßenrand und warten darauf, dass Frauen vorbeikommen? Ja, nicht so viele, aber dann haben wir mal Glück, dann ist die Konkurrenz nicht da und dann nennen die das Ratzfatz. Echt? Ja. Kick mal einer an. Ja. Und dabei halbwegs gut verdient. Auf jeden Fall, was hält die halt? Wieso machst, entschuldige. Wieso machst du dann überhaupt noch sauber, wenn du dich von knackigen Frauen abschleppen lassen kannst? Weil ich zurzeit liiert bin. Ach so. Und jetzt geht es nicht mehr. Ah ja. Ach, das ist doch aber schön. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass meine Freundin zuhört, ne? Naja, wenn denn, habt ihr was zu reden, wa? Ja. Ich meine, wirst du dir vielleicht erklären können. Und das ist vor ihrer Zeit und so und so und so und so. Oder? Ah, die ist da mal ernst so, ne? Du weißt schon. Echt? Ist die so? Ja, die haut immer kräftig auf die Kacke, ne? Na, ne, da ist doch nichts zu sagen. Das heißt, sie schlägt dich, wenn sie auf die Kacke haut, oder hat. Nee, ja, gut, okay, ja. Du weißt, was ich meine, wa? Ich weiß, was du meinst, Klaus. Ja. Und was war die schrecklichste Art und Weise, Geld zu verdienen? Schrecklichste Art und Weise, das war, denke ich mal, boah, wann war das? Love Parade 97? Oh, das klingt schon mal schrecklich. Was? Das klingt schon fürchterlich, aber ja, red da, weiter. War das halt so, so, auch so aufräumen und so, ne? Wo die Leute halt so... Love Parade aufräumen, so, Kondome und jetzt gewissermaßen so Uringräber ausheben. Richtig. So. Wow, ja, verstehe ich. Wie hießen die nochmal hier? Ach, was soll's, du weißt, was ja. Ich meine. Und aber hast du noch irgendwie eine lässige Empfehlung für Leute, die eine Freundin haben und Geld verdienen müssen? Also für die gewissermaßen deine erste und schönste Variante nicht in Betracht kommt? Nee, hast du nicht, sonst würdest du ja nicht auf Hartz I dich rumquälen. Oder? Ja, was könnte man da machen? Hast du schon mal überlegt, eine Firma aufzumachen? Eine Ich-AG? Nee, ich meine überhaupt so eine Firma, was eine Geschäftsidee. Vielleicht sollten wir auch Geschäftsideen endlich mal... Im Grunde gibt's ja manchmal so Geschäftsideen, da bräuchte man dann bloß noch 3 oder 4 Leute, die mitmachen, oder? Wenn man erstmal eine Idee hat, die findet man dann nicht und schon wieder ist das Geschäft in die Binsen gegangen. Aber dann finden sie die wieder scheiße und dann jetzt wieder, ja. Die, wann jetzt, Ärger? Ja, wenn die Kollegen mit, dann gibt's keine Einstellung, gibt's keine Stimmigkeit und dann beschweren sie sich und dann ist Sense. Ja, meinst du? Ist so. Ach so. Hättest du Kumpels, mit denen du sowas dir zutrauen würdest, ein Geschäft zu machen? Also wo man auch irgendwie über fehlende, hin und wieder mangelnde Einstimmigkeit und so Übereinstimmung hinwegkommt. Ja doch, also hier der Hannes und der Adolf, das sind ganz gute Freunde, mit denen würde es klappen. Ja, Adolf kann ja mal noch als kleiner Steller in Deutschland bei Guido Knob auftreten. Nee, jetzt hier nicht so. Ja. Mit PH, also richtig ordentlich. Ja, echt? Aber mit PH, gut, nein, das hört man nicht so. Aber mit PH ist ja anständig. Ne? Nein, ich meine, ist aber auch hart, war wie so ein Name total besetzt ist irgendwie. Wenn man das hört, die hatten ja mal die Chance, sich umbenennen zu lassen, ne? Früher. Wer? Wenn man denn irgendwie mit dem Namen. Ach so, und das darf man heute nicht mehr, oder was? Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist ein bisschen umständlicher als. Naja, ich glaube, es kostet ja wegen so ein paar Ausweiseintragen oder so. Aber andererseits kann man ja, wenn man will, kann man sich da einfach mal sagen, ey, ich heiße ab heute nicht mehr Adolf, nenn mich Christian. Oder so. Naja, es ist jetzt wahrscheinlich für ihn, der vorher Adolf geheißen hat, ist Christian irgendwie ohne gerade so. Da müsste man schon, weiß ich ohne. Aber Martin oder Josef oder Hermann oder Heinrich. Naja, gut. Ja, nee, ach, Adolf, klar, warum nicht? Das sind jetzt die zwei Kumpels. Ja, Hannes und Adolf, ja. Mit denen könnte man ein Geschäft machen? Ja, mit denen könnte man Pferdeklauen gehen hier. Ja, nein, Pferdeklauen ist jetzt nicht gerade eine gute Geschäftsidee, die man hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Radio propagieren kann. Hört das jetzt jeder? Ist das nicht privat gerade hier? Nee, da dachte ich, ich rufe bei dir zu Hause an und will ich mal mit dir unterhalten. Du hast schon im Radio angerufen, oder? Nö, jetzt mach hier nicht, dass mich alle hören. Naja, er macht das nicht. Bis jetzt haben dich alle gehört. Du hast ja eben selber gesagt, hoffentlich hört meine Freundin mich nicht. Ja, ich meine jetzt aber im Nebenzimmer. Ach so. Nee, du bist mehr eine Pflaume. Ich bin ja eher keine Pflaume. Das ist, sag mal, ich mache die Sendung hier 15 Jahre lang. Immer, wenn man hier anruft und mit mir redet, ist man on air, das ist klar. Ich bin jetzt baff. Ja, aber du hast jetzt aber nichts Schlimmes gesagt. Du hast echt nichts Schlimmes gesagt. Ja, gerade nur gerettet hier. Also da habe ich aber ganz schlimmere Sachen schon gehört. Eine Sekunde mal, ja? Ja. Hallo? Ja? Siehst du, hat sie mich gehört. Die hat dich gehört? Ja. Hat sie gemacht. Und jetzt hat sie das Radio an. Kann ich in ihre Richtung hin vermitteln? Könntest du sie lieb grüßen? Das mache ich gerne. Hallo, wie heißt sie denn? Hilde. Hilde? Hilde. Hilde. H-I-L-D-E. H-I-L-D-E. Hilde, schönen Gruß an Hilde. Von Klaus. Aber der Klaus scheint mir echt dann doch ein Anständiger zu sein. Ich höre die lachen, du glaubst nicht. Du hörst die lachen, echt? Ich höre sie lachen, gleich kommt sie schon drin. Mann, na die soll mal herkommen, die erzähl ich aber bald. Jetzt lacht sie noch lauter hier. Ja, echt? Das ist ja eine Frau, du. Mein lieber Scholli, da lacht die Olle. Na, das hört sich aber nicht, oder? Und du hast jetzt gedacht, dass es Kloppe gibt. Naja, vielleicht. Na, ich meine, guck mal, wenn ich jetzt hier noch in der Stutter hänge, da kann sie jetzt ja nicht reinplatzen und mir hier den Hintern versohlen, ne? Natürlich, kann sie machen. Das könnt ja immer, also im Grunde können Frauen das immer machen bei Männern und darauf hoffen, dass ich sie ja das total sympathisch finde und verteidige. Würde ich jetzt an der Stelle in der Situation nicht machen. Ich glaube, die kommt auch nicht rüber. Die ist so mit dem Lachen beschäftigt gerade hier. Ich hoffe nur, dass die keinen Herzinfarkt jetzt kriegt, ne? Ach, kriegt die nicht. Die ist doch jung, oder? Wie alt ist denn die? Ja, die hat Probleme mit dem Herzen. Ja, die ist schon einmal uns weggeklappt hier, ne? So, vielleicht sollen wir ihr noch eine schöne Musik spielen. Was hättest du denn da? Ja, weiß ich auch nicht. Ich hab ja immer nur so seltsame Musik da. Irgendwas so schicke Marschmusik oder so? Marschmusik? Ach so, Dritte Reichsteil, irgendwie sowas. Sag mal, spinnst du? Was ist denn mit deiner Freundin los? Oder was ist mit dir los? Die hört halt gern Marschmusik, ne? Naja, Marschmusik halt jetzt hier nicht da. Also richtig so Jugend noch so, von früher, so 40er. Ja, wie alt ist denn deine Freundin? Also darauf steht sie, da wurde sie mit aufgebracht, so aufgewachsen. Ja, weil du sagst Jugend, 40er, wenn die in der 40er Jahren ihre Jugend verbracht hat, dann ist sie da jetzt 60 Jahre älter. Nein, Mensch. Was heißt nein? Du weißt doch, was ich meine, Junge. Ja, aber Punk nicht? Die ist in der 40? Was meinst du denn? Mensch, drück dich doch mal. Nein, ich hab nur... Ey, damit können wir es auch vielleicht ein bisschen besänftigen. Wenn die jetzt wirklich also etwas so, jetzt gewissermaßen so zeitmäßig ein bisschen über ist, dann würde ich mal sagen, dann machen wir das mal... Aha. Welchen machen wir da? Oh ja, das klingt gut. Ja, sag mal, was denn? Spielst du denn auch so Sachen wie Duran mit Wild Boys und so? Ja, würde ich mich nicht scheuen, habe ich jetzt aber natürlich nicht dabei. Queen vielleicht. Aber hör mal hier, das ist vielleicht... Warte mal erstmal, die soll mal weghören, die Olle. Und jetzt hör mal René, ob das was für sie ist. Schade, kleine Frau. Schade, kleine Frau. Ich hatte dich geliebt, wie und, niemand was, dich liebt. Meinst du, die gefällt dir? Die wirkt, du. Was wirkt? Hier Hilde. Die wirkt dich? Nein, die... Oh Gott, ich schau mal kurz nach ihr. Ja, eine Sekunde. Ja, kick mal. Hilde. Volle Pulle Erste Hilfe hier. Hilde, alles okay? Hilde, alles okay? Nee, weil du so gewirkt hast, so. Ach, wegen der Musik. Ach so, wollte die... Ach, ihr wirkt? Wollte die kotzen oder was? Das kannst du nicht machen, weil der Mann gibt sich hier Mühe für dich, ne? Ja, aber echt, volle Pulle. Hilde. Und du hast hier... Ist das eine Hilde, eine Katze oder was? Ein Vollidiot? Nee. Ach, ey! Mach mal einen sympathischen Eindruck. Nee, ein Radiomoderator ist er, ja? Sag mal, spinnt die ein Vollidiot? Hat die Vollidiot gesagt? Ein Mann, keine Frau. Hat die Vollidiot gesagt? Also, ich spreche nochmal mit ihm, ja, weil das wird alles noch gesendet hier, ne? Hier. Ich muss wieder, ja? Also bis später. Ja, du musst wieder, mein lieber Freund. Jürgen? Du musst wohl wieder, hat die Vollidiot gesagt? Hat sie, Sag mal, spinnt die? Hat sie dich damit gemeint, ja? Naja, aber wen hat sie wohl gemeint? Ich meine, dich? Vielleicht hat sie dich gemeint? Nee, aber ihr habt ja über mich geredet. Sag mal, ich wollte hier gerade bitte. Ach, schade, kleine Frau. Schade, kleine Frau. Wollte ich dir anbieten. Nisch da. Wird sofort rausgenommen hier, die Musik. Das ist mir jetzt zu schade. So, jetzt müssen wir aber. Jetzt muss ich mich ein bisschen rächen. Was soll ich denn jetzt rinknallern? Irgendwas lautet, würde ich jetzt am liebsten was total lautet. Ja, lass den Frust ab, lass. Ja, oder? Aber mal richtig. Lass die Kacke dampfen, du. Ja, aber ich weiß jetzt ohne genau hier, Mann, ey, ach. Mann, du hast ja aber eine Freundin. Na, die zieht mich jetzt aber runter, die macht mal ja fertig. Dabei hattest du doch irgendwie Angst, dass es möglicherweise Stress geben könnte mit ihr, oder? Ja, schon, ne? Ja, aber ich hab den Stress abgekriegt. Hab ich schon mal Glück gehabt. Na, da hast du aber wahrscheinlich wirklich extrem Glück gehabt. Scheiße hier. Vielleicht findet sie deine Stimme nicht so ganz erotisch. Die soll meine Stimme nicht erotisch finden? Die hat einen Freund. Was ist denn das für eine? Die hat doch einen Freund. Die kommt hier schon so ab und zu mit anderen auch mal an. Ne? Echt? Ja, die sagte mal, das wären nur gute Freunde. Ja. Ah, scheiße. Los, jetzt knallern wir hier laute Tuckenmusik, Weibermusik drin, oder? Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, wunderbar. Guten Abend. Klaus, schönen Abend wünsche ich dir noch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Benediktum war das? Er hat ihn umgebracht. Sie ist die Mörderin. Er war's. Er hat ihn gekillt. Sie ist die Mörderin. Er war's. Sie war's. Er war's. Sie war's. Fang den Mörder. Das interaktive Kriminalstück mit Radiofritzer Holger Klein. Also, ich war's nicht. Und den Schauspielern Georg Uecker, Christian Karmann, Kim Fischer, Klaus Prangenberg und Horst Pinnow. Einer von denen ist der Mörder. Aber wer? Das müsst ihr rausfinden. Fang den Mörder. Kommenden Donnerstag. Ab 20 Uhr. Im Fritz Club im Postbahnhof. Direkt am Berliner Ostbahnhof. Mehr Infos fritz.de. Fang den Mörder. Und im Radio. Fritz. Vom RBB. 22.35 Uhr. Fritz. Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes in Baden-Württemberg wird ein Schlichtungsverfahren eingeleitet. Man habe sich mit den kommunalen Arbeitgebern auf zwei Schlichter verständigt, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Eine Schlichtung soll bereits morgen beginnen. An den deutschen Universitäts- und Landeskliniken kommt es aller Voraussicht nach zu einem flächendeckenden Ärztestreik. Erste Hochrechnungen lassen auf eine überwältigende Mehrheit für den Arbeitskampf schließen. Das Endergebnis der bundesweiten Urabstimmung wird für morgen erwartet. Übermorgen sollen die Streiks dann beginnen. Deutschland und Frankreich wollen mehr für die Eingliederung ausländischer Jugendlicher tun. Nach einem Treffen in Berlin sagte Bundeskanzlerin Merkel, das Thema sei zu lange vernachlässigt worden. Geplant sind sportliche Aktionen während der Fußball-WM und Angebote für Schulklassen aus sozial benachteiligten Gebieten. Das Europaparlament in Straßburg hat einen besseren Katastrophenschutz gefordert. In einem abschließenden Bericht verlangten die Abgeordneten bis 2013 278 Millionen Euro für die Bewältigung von Krisen in und außerhalb Europas. Wetter. Nachts von Osten her Bewölkungsverdichtung und nachfolgend etwas Schnee und Glättegefahr. Tiefstwerte diese Nacht. Deutlich wärmer als gestern, nur minus 3 bis minus 10 Grad. Morgen dann stark bewölkt, zeitweise leichter Schneefall, minus 1 bis plus 3 Grad. Verkehr. A10 südlicher Berliner Ring, in diesem Fall Schönefelder Kreuz Richtung Potsdam. Zwischen Ludwigsfelde Ost und Ludwigsfelde West gibt es Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Genau genommen steht hier ein LKW hinter einer Kurve und blockiert den rechten Fahrstreifen. Bitte Vorsicht. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz im Raum Angermünde. Blue Moon. Zurückgeschossen! gewusst wie. Wer kein Hirn mehr hat zum Denken, der benutzt den Arsch zum Lenken. Wenn wir dann genug von haben, wird ein tiefes Loch begraben. In die gewünschte Richtung schwenken und den Karren drin versenken. Als jemand, der mit neuer Musik nicht allzu viel anfangen kann, habe ich mich über diese neue Platte dann doch extrem gefreut. Rocket Freudenthal mit total lässigen Texten, oder? Wir laden unser Portemonnaie und blasen zur Attacke. Viel besser als zu wenig ist ein Riesenhaufen Kacke. Wer kein Hirn mehr hat zum Denken, der benutzt den Arsch zum Lenken. Rocket Freudenthal. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Rocket Freudenthal war nicht eben. Rocket Freudenthal, die Platte heißt Wir leben wie Spenster von diesem wunderbaren Trikont-Label. Rocket Freudenthal, wir leben wie Spenster und wir hier telefonieren. Ah, wir telefonieren ja. Warte, und zwar unter dieser Telefonnummer hier. Ich rufe die Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Eigentlich zum Thema lässigerweise Geld zu verdienen, schrecklicherweise Geld zu verdienen, aber andererseits dachte ich auch, Thema Geschäftspartner gesucht, wäre eigentlich auch super, oder? Jemand, der eine Idee hat, Geschäftspartner, der noch eine Idee hat oder vielleicht ein bisschen Geld hat oder schrauben kann. Mal sehen, wie, in welche Richtung sich hier die Sendung entwickelt. Wir machen heute das eine Thema, nächste Sendung vielleicht nächste Woche das andere Thema. Das hier ist die Telefonnummer. Wenn ihr jetzt zum entweder Geld verdienen, scheißeweise, Geld verdienen, primaweise habt oder einen Geschäftspartner sucht. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Wer bist du? Ich bin der Luca. Luca, du bist ja auf Sendung, dass du dich nachher nicht wunderst. Und deine Freundin mich für die zum Idioten oder was hat die gesagt? Arschloch oder schrecklich? So was deprimiert mich ja immer total. Ich bin ja schon jemand, der absolut geliebt werden will. Wo die mal sagen, oh, ist der toll. Ja, oh, ja, der eine erotische Stimme. Naja, die Olle ja nicht offensichtlich. Hilde. Nee. Hilde. Manda. Na, die werde ich wohl den Lebtag nicht vergessen. Hilde. Hilde und Frau. Hilde und Klaus. Hei. So, ja, Luca. Ich wundere mich hier gerade, dass ich durchgekommen bin. Ja, ne, das kommt eben. Ich hab mir Mühe gegeben, dass du mal durchkommst. Ja. Ach, ich würde ja heute wieder, könnte ich wieder nur Musik spielen wollen. Das schöne Lied über den Selbstmord von Hans Eisler, das finde ich ist sowieso ein total naheliegender Song. Dann der Kapitalismus stinkt von Flo de Cologne, wäre auch super, oder? Ja. Spielen müssen wir unbedingt noch The Fuck's Nothing. Monday nothing, Tuesday nothing, Wednesday, Thursday nothing. So, oder? Dass einfach nichts los ist. Nichts. Ja. Kannst du eigentlich deine Schrippen da mit diesem Beruf bezahlen? Hey, mit dem Job hier? Ja. Ja, für Schrippen, Toastbrot und hin und wieder ungarische Salami reicht's. Ja, was ist ein Thema heute eigentlich? Mensch! Jetzt wird er gleich verrückt. Die Sendung ist jetzt eine Dreiviertelstunde alt. Entweder die Frage, wie hat man schon mal auf total lässige Weise und wie hat man schon mal auf total schreckliche Weise Geld verdient? Beziehungsweise Geschäftspartner gesucht. Ich habe eine totale tolle Idee. Das müsste man mal machen. Ich schaff's nicht alleine. Ich brauche noch jemanden, der. Verstehst du? Hm. Ja, es bildet nicht dein Thema. Du hast so den üblichen Quatsch, war Angst, morgen Erdkunde, dass du an die Tafel kommst, keine Freundin, kein Taschengeld und der Computer ist zu alt und zu langsam. Ja. Und das Geld für eine neue PlayStation reicht nicht. Oder ist doch exakte aktuelle Situationsbeschreibung. So ähnlich. Ja? Bloß mit meiner Erdkundelehrerin komme ich klar. Gut, naja, wenigstens was. Ja, ja, das waren jetzt auch eher so Richtmarken quasi. Grenzpfähle, ja. Meilensteine, Verkehrsschilder. Kuttner, ich mache da immer Werbung für dich. Echt? Ja, bei allen, die ich kenne, habe ich gesagt, hört mal Kuttner, der ist ganz toll. Gut, bringt nichts, oder? Nee. Also mal, du kannst einfach auch echt Mut machen, Baby. Ja. Bringt wirklich nichts? Nee. Naja. Beschweren die sich dann hinter dir her immer bei dir? Nö, sie hat gesagt, sie will es mal machen in den Ferien, aber ich hab's aufgegeben. Oh Gott. Was hast du aufgegeben? Na, zu sagen, dass sie das mal hören soll. Wer ist denn sie? Frau Walter. Deine Erdkundelehrerin? Geschichtslehrerin, genau. Die findest du so total toll? Ja, die hat den gleichen Humor wie du. Echt? Ja. Vielleicht sollte ich mich mit der mal treffen, Kaffee trinken gehen. Ja. Und dann lachen wir uns beide scheckig. Die hat aber einen Mann, also... Naja, ich meine, ich hab gesagt, treffen, Kaffee trinken, ihn scheckig lachen. Ja, oder so. Mann, Kinder, ihr könnt da jetzt nicht immer so hormongesteuert nur denken. Aber wobei, ist natürlich irgendwie das Alter, wa? Oder? Ja, ich bin erst 13. Ach so, echt? Ja. Du hast wahrscheinlich auch schon ein paar Hormone, oder? Irgendwie muss das milcheisweise im Körper ja auch abgebaut werden. Hm. Mensch, Luca! Kuttner. Ja, was machen wir da jetzt? Da beenden wir erstmal das Gespräch, oder? Und sehen mal zu, wie wir weitermachen. Ja. Über den Selbstmord, bist du ein bisschen so, sagen wir mal, Selbstmord interessiert? Nö, eher nicht. Die heutige Jugend, oder? Die neigt ja nicht. Teilweise. Teilweise. So ein halber Selbstmord, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, ne. Die heutige Jugend neigt ja nicht zum Selbstmord. Na, ich kenne schon ein paar Leute. Ja? Ja. Ja, vielleicht doch, weiß ich auch jetzt gar nicht. Nö. Na, ich meine jetzt so ja nicht so stulle und lustig. Ich wollte nur sagen, das ist ein wunderbares Lied von Hans Eisweib. Das heißt über den Selbstmord. In diesem Lande durfte es keine hohen Brücken geben, wenn man immer runterspringen will. Da ist irgendwie schon was dran, oder? Ja. In diesem Lande und in dieser Zeit. So, hören wir uns jetzt mal an. Danke dir für deinen Anruf. Ja, danke dir, ne? Tschüss, Luca. Merkt ihr den Namen, hör genau zu, merkt ihr den Namen Hans Eisler. Okay, tschüss. Tschüss. Hans Eisler, nach dem Text von Bertolt Brecht, über den Selbstmord. So, wir machen hier weiter zur Frage, wobei ich weiß jetzt irgendwie noch nicht genau, welches das eigentliche Thema ist. Ich finde Bilder total interessant, aber weil ich eben auch so entscheidungsschwach bin irgendwie. Tatenarm, gedankenreich und entscheidungsschwach, so kann man mich, glaube ich, charakterisieren. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin... Wer bist du? Mark. Mark. Mann, die schöne deutsche Mark, oder? Weg ist er. Hast du aber Glück gehabt, dass sie dich nicht auch umbenannt haben. Ja, na, da kann man ja wenig dafür, ne, für den Namen. Nee, naja, aber jetzt wo Mark Euro heißt, hättest du ja jetzt auch Euromeier heißen können. Hast du den Song eben gehört? Ja, ja, sehr gut fand ich den. Also ich finde ja generell diese Stücke sehr gut. Ja. Naja, gut. Ach, dann werden wir nachher nochmal Eisler hören, finde ich. Und ja, ich werde nicht mehr sehen, das Land, in dem ich geboren. Hallo, Mark. Genau. Worüber wolltest du, eher Geschäftsidee oder eher cool und schön und schrecklich Geld verdient? Ja, können wir beides. Also ich meine. Suchst du jemanden? Ich suche keinen, nein. Nee, ich meine jetzt, also weil eigentlich war das mit Geschäftsidee war eher die Frage, ich habe so eine tolle Idee, bräuchte aber noch jemanden. Dann könnte man es machen. Nee, ich habe generell eine tolle Idee, aber... Echt? Naja... Vielleicht kann ich die auch umsetzen. Auf jeden Fall. Wie denn? Die kann eigentlich jeder umsetzen. Das ist halt bloß, man muss... Ja, aber Geschäftsidee heißt ja schon, dass man wie scheiße Geld verdient und nur noch Porsche fährt. Hinterher, naja, nach einem halben Jahr. Wie scheiße? Ist jetzt nicht, aber es ist zumindest eine regelmäßige Einnahme. Ach, regelmäßige Einnahmen. Dann kann man ja auch Busschaffner werden. Schaffner hilft ja nicht mehr. Busfahrer werden. Ja, kann man auch. Ja, ja. Wir laden unser Portemonnaie und blasen zur Attacke. Viel besser als zu wenig ist ein Riesenhaufen Kacke. Das knallt drin, oder? Das sind Reime. Die freuen dich aber auch, merke ich. Ja, sehr gut. Super. Dann kriegst du von mir gleich den nächsten Rocket Freudenthal Song geschenkt. Aber erstmal reden wir noch ein bisschen. Ja, ja, genau. Aber das andere ist schrecklich Geld verdienen. Also wie verdienst du denn normalerweise Geld? Ja, ich bin ja nun Gitarrist. Oh, die ist aber wie Sand am Meer, oder? Die braucht ja gerade keiner. Na, aber ich kann mich nicht beklagen. Also, nee, echt? Ach, das ist ja schön, das freut mich aber. Ja, ja, also ich meine, und da gibt's ja halt, ne, in diesem Sektor der Musik, der freien Musik, also der sozusagen als Musiker, ja, wo man ja irgendwie so fast auftragsmäßig dann arbeitet, da gibt's ja schon dann so gute Geschäfte auch, ne? Also. Warte, dann spielst du schon hin und wieder mal die Gitarrenbegleitung zur aktuellen Rama-Reklame ein, oder wie? Ja, na gut, das ist ja ein Sektor, ne? Der Studio-Bereich, ja, wo man. Und so da gibt's aber richtig Geld, oder? Wenn nee. Die wieder so Rama-Werbung? Nee, echt nicht? Nein, nur für die Komponisten, ne? Ach so. Also ich meine, so als Studiomusiker, das ist gar nicht. Ich meine, da gibt es auch natürlich Unterschiede, ne? So ja. Qualitative. Aber da kann man eigentlich also schon, aber so richtig viel Geld kann man da nicht verdienen. Eigentlich so richtig viel Geld gibt es halt nur in diesem, wenn man jetzt so bei Mercedes oder so, ne? So irgendwie. Ach so, wenn man da so ein bisschen den Gitarrensound macht. Ja. Naja, so zu irgendwie, also eigentlich ist es so, dass umso unwichtiger eigentlich die Musik wird, ja, umso mehr wird es halt bezahlt, ne? Deswegen für dieses Dilemma, in dem wir alle stecken. Das ist echt komisch, wa? Ja, ja. Also das heißt so, zum Beispiel im. Jetzt sag mal, was hast du so für seltsame und bekloppte Sachen? Welchen seltsamen und bekloppten Sachen hast du deine Gitarrenfertigkeit zur Verfügung gestellt? Wegen Geld? Na, zum Beispiel Bundeskanzleramt. Echt, die brauchen eine Gitarre. Nee, eher nicht, wa? Nee, das sind natürlich dann irgendwelche Gala-Bands oder irgendwelche Bands. Aber da kam es so drauf an, die Vorgabe war sozusagen, die Musik ist scheißegal. Warte mal, kann ich nochmal eine kurze Zwischenfrage? Interessiert mich, was du sagst, aber nochmal eine Zwischenfrage. Hast du jetzt, konntest du erkennen, worauf ich eingespielt habe? Mit Nee. Ja, sicher. Ja? Natürlich. Sag mal. Nee, jetzt wissen wir doch nicht so genau. Ja. Natürlich, das ist halt, ne, die Hymne, die Stars and Stripes, ja. Aber nee, aber ich habe eigentlich versucht, die Jimi Hendrix-Variante zu singen von Woodstock. Ja. Ja, ja. Hat man gemerkt, dass es jetzt nicht, dass es Hendrix war? Ja, nicht so, ja. Ja, nee, kannst aber auch Nein sagen. Ja, wirklich. Na ja, hat mich jetzt nur interessiert. Ob man sofort denkt, ja klar. Den Stil jetzt runterzubrechen auf dieses Merkmal ist natürlich ein bisschen grob, aber man kann schon erkennen, ne? Ja, ja, gut. Okay, du bist echt ein gutmütiger, ein netter. Du bist höflich. Das sind Tugenden, die ich dann doch zu schätzen weiß. Höflich, aber verlogen, aber höflich. Genau, verlogen und höflich, darauf kommt es halt auch an. Genau, damit ist man Bundeskanzleramtsmusiker, oder? Höflich und verlogen. Nee, jedenfalls war da die Vorgabe, dass es sozusagen, also es geht offiziell nur ums Aussehen. Es ist also scheißegal. Und es gab auch irgendwie 1500 Euro. Ums Aussehen? 1500 Euro? 1500 Euro. Und das Scheiße, halt, die werde ich, glaube ich, mit Aussehen nie verdienen. Nie! Nee, also nicht jetzt mit dem direkten Aussehen, sondern... Nee, aber so, ich meine, rasiert halt ordentlich, saubere Fingernägel, Bügelfalte, ja, genau. Oder? Genau. Das schaffe ich nicht. Irgendwas stimmt immer nicht. Naja, gut, aber das ist... Bügelfalte kann ich mir vorstellen. Ja. Saubere Fingernägel kann ich mir vorstellen. Rasiert kann ich mir vorstellen. Aber nicht alles gleichzeitig. Aber das ist natürlich auch... Das gibt's ja nicht so oft. Also ich meine, stimmt. Sowas, ne? Ja. Aber also das ist natürlich eine Ausnahme, sowas. Was war denn da der Anlass? Ach, weiß ich auch nicht. Da stand dann Schröder rum und irgendein anderer und... Die haben dann da irgendwie... Und die wollten irgendwie gut aussehende junge Gitarristen um sich haben. Ja, ne, das war, ja. War da jetzt nicht der Aufhänger, ne? Das war mehr so eine, das war so eine Band und da war ich halt irgendwie drin und das war so eine Sängerin natürlich und so. Und ja, ja. Die Musik war dann auch nur, das war dann nur irgendwie so 3x5 Minuten, so zwischendurch, zwischen irgendwelchen, wo die dann irgendwie so Kaviar und Sekt und so. Ach toll. Durftet ihr auch ans Buffet, ne, wa? Ja, doch. Ihr habt Catering, doch. Oder? Nee, also in dem Fall war das so eine offene, also dass man da auch sich dann so bedienen durfte. Ah ja, aber also das war diese, anständig. Ja, aber das war bloß, weil diese Promis da, die sind ja rein und sofort wieder raus. Also die waren ja nicht wirklich auf der Veranstaltung. Die sind ja. Halt irgendwie, da war halt irgendwie was und dann sind die kurz gekommen, haben kurz geredet und wieder weg. Also, zählst du das jetzt zu den Varianten des tollen Geldverdienens oder des schrecklichen Geldverdienens? Naja, also wenn man... Viel wart, okay. Naja, wenn man, es ist ja nicht... Also es ist schon super, ne, weil es ja viel Geld ist. Ja. Und irgendwie auch toll, weil es ja überhaupt nicht, also ich meine, so vom musikalischen betrachtet natürlich überhaupt nicht, ne? Ja. Aber noch schlimmer ist es halt, wenn es scheiße ist und wenig Geld gibt. Das stimmt. Das ist dann nicht so gut. Ja, Naja. Aber nochmal zu dieser Geschäftsidee, ne? Also, ja, ja. Es gibt ja dieses Casino am Alexanderplatz. Ja. Oben drin. Ja, ja, ja, ja, genau. 37. Stock da oben, wa? Hm? Genau, 37. Stock. Und da ist das ja so, da wird ja sozusagen, da muss man ja 5 Euro bezahlen, damit man da reinkommt. Und dann kriegt man aber einen 5 Euro Spielchip. Ah ja. Und nun ist die Regelung so, dass wenn man da hingeht und jemanden mitbringt, der noch nie da war, dann kriegt man seinen Eintritt umsonst und man kriegt dann trotzdem diesen Chip. Ach so. Und derjenige kriegt dann auch den Chip. Das heißt, man hat bloß durch hingehen schon 10 Euro verdient, quasi. Ja gut, den Chip, der ist natürlich ein Chip, den muss man setzen. Ja. Aber nun kann man ja dann die beiden Chips einfach nehmen und halt einen auf den schwarz. Den Enuf rot, Enuf schwarz, dann kriegt man 5 Euro. Dann noch die ganz minimale Gefahr, dass die 0 kommt, dann ja. Ist natürlich beides weg. Aber das ist eigentlich zu vernachlässigen. Ist in klar, dem Fall. Ist 1 zu 35. 1 zu 37? 37. Aber 37? Ah ja, ja, ja, ja, ja. Nee, 1 zu 36. 1 zu 36. Stimmt, sind 35 Zahlen, wa? Nee, und 36 die Zahlen. Mit der 0, ja, ja, richtig, gut, nee, ja, ja. Nee, 37 Zahlen mit der 0. Ach so, dann doch, 1 zu 37, na, noch besser. Nee, ist ja dann 1 zu 36. Ist ja auch egal. Ja, jedenfalls, gut. Ja, jedenfalls, und das heißt, aber das Problem ist, man braucht dann Anzug. Nee, warte mal, wenn 37 Zahlen sind, ist 1 zu 37. Eine von 37 möglichen, also die 0 von 37. Ach so, ja. Also ist ja 1 bis 36, ja, genau. Nee, aber 0 ist ja jetzt... 36, genau. Genau. Die Chance ist 1, 37, genau. Ja, ja. Naja, wie auch immer. Jedenfalls, dann könnte man ja sicher jetzt irgendwen nehmen halt. Ach so, dann muss man die immer anziehen, ne? Ja, ja, man kommt da ja nur mit... Stimmt. Anzug rein. Aber theoretisch könnte man da jeden Tag hin spazieren. Aber das würden die einen wahrscheinlich auch. Also da sind die ja immer irgendwie ja, so sheriffmäßig drauf. Und da sagen die einem ja beim dritten Mal wahrscheinlich, oder? Ach naja, ich meine, ich kriege das ja auch nicht jetzt mit. Natürlich ist es blöd, wenn man da. Na, aber woher kriegen die mit, dass du noch nie da, also dass der andere noch nie da war? Na, in der Datenbank. Ach so, ja. Die haben ja da so... Ja, aber wenn die Datenbank haben, dann merken die, sag mal, der kommt ja jetzt hier schon 14 Tage am Stück immer mit einem neuen Gast und räumt hier mal unsere schönen Chips ab. Ja, aber das ist ja denen ja egal. Also, ich meine, meinst du? Ja. Ach so, ja. Weil sind so Pille-Palle-Beträge, meinst du? Ja, ne, das interessiert also, die nicht. Naja, das ist ja nix. Ich meine, da gehen ja irgendwelche Scheichs hin, die verkloppen irgendwie 20.000 Euro. Sag mal, du scheinst aber öfter zu sein, oder? Ab und zu. Hast du das schon mal gesehen, wie Scheichs 35.000 Euro, 25.000 Euro verkloppt haben und haben die Euros gebrüllt, haben die versucht, sich zu wehren? Es gibt dann die, denen ist es eigentlich total egal. Also da scheint das irgendwie dann mehr so Zeitvertreib, ne? Ja. Dann gibt's natürlich die, die da hingehen irgendwie und dann natürlich irgendwie... Hoffen zu gewinnen. Naja, ja, und natürlich irgendwie, wo dann das irgendwie so die Hypothek ist oder so. Ja. Was die dann... Eieiei. Die dann Frau und Kind und Auto da verspielen. Ja, ja, genau. Ja, ich setz hier meine Olle auf Rot. In der Hoffnung, ja, genau, dass Schwarz kommt. Ja, ja. Ja, ja, wenn das ginge, ja, dann... Ich meine, dann wenn die so... Ich meine, das ist ja... Finde ich auch gut eigentlich, dass man nur Geld setzen kann und keine... Uhren oder so. Das hätten bestimmt schon ein paar Leute gemacht. Ach so, naja, ansonsten, ja, dann setzen die da ihre Uhren und dann kriegen sie irgendwie 35 irgendwie blöde Swatch-Uhren. Ja. Wenn sie gewonnen haben, ist ja auch scheiße. Ach so, auf eine Zahl meinst du? Ja. Ja. Dann gehen sie mit 36 Uhren nach Hause. Ist ja auch kacke, oder? Ja, ja, ja. Ja, wir laden unser Portemonnaie und blasen zur Attacke. Viel besser als ganz wenig, ist ein Riesenhaufen Kacke. Ja. So, Mensch! Mark, war ja, genau. Euro, genau. Euro. Ach, sag mal, aber, jetzt sag mal ehrlich, hast du schon mal richtig verloren da? Ich? Ja. Ja, gut, ja. Na, was waren so Maximum? Maximum waren so, naja, so 2000. Oh, echt? Ja gut, aber auch was gewonnen, ne? So. Ja, ja. Und beim nächsten Mal habe ich dann wieder 80 Euro gewonnen. Na, wenn du so eine Bilanz machst, ja, wenn du statistisch musst du einfach verloren haben. Dann also hast du wahrscheinlich 1200 Euro gewonnen und 2000 Euro verloren. Ja, das war so. Also ich habe mal in einem im Casino auch mal gespielt, also einen Gig gehabt. Ja. Und da war die Bezahlung sozusagen auch 1000 Euro. Ja. Und der Gig, der war von 12 Uhr nachts bis 12 Uhr morgens. Oh. Für 1000 Euro. Horrido. Ja, ja, genau. Und dann, jetzt stell dir vor, du bist da 12 Stunden, sitzt neben dem Blackjack-Tisch und spielst halt 12 Stunden lang Gitarre. Ja. Also mit Pausen natürlich. Ja, ja. Und nein, dann hatte ich irgendwie das Geld und hab's gleich umgetauscht und hab noch 5 Stunden weitergespielt. Bis um 5. Und hab nochmal 500 Euro gewonnen. Boah. Und dann hatte ich 1500. Und das war sozusagen so dieses... Und auch in der Pause, da gab's dann so Bonus-Chips, ja. Für, ja. Und da konnte man hingehen zum Tisch, aber die musste man setzen, die Chips, also konnte man nicht umtauschen. Ja. Da habe ich dann auch so dieses typische Anfängererlebnis gehabt, dass sozusagen man setzt auf irgendeine Zahl und setzt so mit einer der ersten Einsätze und dann kam die auch so. Also ich habe nur auf die eine Zahl und gleich, also ich hatte vorher noch nichts gesetzt und so. Da räumt man ja richtig ab, oder? Wenn man ja, 95 braucht, ne? So ja, 4, ja. 4 Euro auf 35, ja, also auf eine ja. Nummer und dann bumm. Ja. Ja. Und dann spielt man weiter, bis es weg ist wieder. Na, oder auch nicht, das ist ja die Kunst. Ja, aber das schafft man ja nie. Naja, kommt drauf an. Also es gibt ja Typen, die schaffen das. Ne? Also auch regelmäßig. Also ich glaube, das Geheimnis liegt daran, dass sozusagen das Kapital nur groß genug sein muss und man sich mit wenig zufrieden gibt. Das ist das Geheimnis. Nicht, dass das Kapital groß ist, dass man sich auch mit wenig zufrieden gibt. Ja, und dass man gewissermaßen eine Obergrenze einzieht und sagt, Kapital, wenn ich heute gewinne, dann steige ich bei der und der Summe aus. Ja, aber beim Fünffachen von meinem Einsatz oder sowas. Ja, aber mit... Und das schafft man ja mal nicht. Das ist ja schon ganz schön viel. Das ist ja total Schwachsinn eigentlich. Naja, du hast jetzt eben 35-fache gehabt. So was. Also ja, ich meine gut, jetzt bloß aber dafür muss man ja normalerweise muss man ja dafür lange spielen, damit man immer trifft. Also ich meine, man hat ja auch immer die Einsätze und das ist halt alles. Aber mit Kapital meine ich, also mit 100 Euro dahin zu gehen, wenn das Minimum, was du einsetzen kannst, 5 Euro sind, ist halt nicht so richtig günstig. Ja, ist man nach 20 Minuten schon wieder raus, wa? Wenn man Pech hat. Ja, eben. Ja, deswegen meine ich das Kapital, wenn man jetzt nämlich mit 10.000 Euro hingeht. Ja. Und dann sozusagen... Ja, aber dann setzt man ja auch nicht 5 Euro hier, 5 Euro da. Ja, eben, das ist ja der Fehler, genau. Dann sagst du ja irgendwie 2.000 Euro hier, schwupp. Nee, eben nicht, sondern eben, wenn man 10.000 Euro hat, dann geht man da hin und versucht einfach 30 Euro. Ich meine 30 Euro. Ja, wenn Euro. Du 1.000 Euro hast, 10.000 Euro hast, dahin gehst. Dann willst du doch nicht mit 10.000 Euro, mit 10.600 Euro nach Hause gehen. Naja, wieso denn nicht? Das ist doch tierisch. Naja, weil wenn du 10.000 Euro hast, dann denkst du, na, jetzt hier 600 mehr oder 600 weniger, genau. Ist ja scheiße. Genau, siehst du, und das ist der Fehler. Weil das ist doch, ich meine, Warum denn nicht? Ich meine, 16 Euro, ich meine, 16 Euro. Ja, bist du mit deinem, hast du deine 4, als du deine 5 Euro da auf die Zahl gesetzt hast, hast du dann gesagt, super, einstecken, Schluss? Nee. Ja, ja, nee, da habe ich auch, das war ja... Na, das siehst du, sag ich doch. Ja, aber das war ja auch Interesse, aber wenn man jetzt halt sozusagen so eine Strategie daraus machen will, also wie man sich selbst... Ja, wenn du den scheicherst und sagst, ich bist und sagst, ich mache mir heute einen schönen Abend mit 25.000 Euro, ja, dann willst du nicht mit 26, dann bist du nicht glücklich, wenn du mit 26.000 nach Hause gehst. Ja, aber wenn man scheich ist, dann ist es ja eh egal. Die gehen ja auch dann nicht hin um Geld. Ich meine, um irgendwie... Naja. Ich meine, wenn man jetzt so als Jürgen Kuttner, ja, also gehst dann, kriegst dein Geld am Radio und was weiß ich sonst woher und gehst da halt hin. Und wenn du da jeden Tag, ich meine, wenn du da jeden Tag 50 Euro rausholst, dann nehme ich mal an, das ist für dich schon, also das ist doch bestimmt, trotzdem lohnt sich das. Ich meine, jeden Tag 50 Euro haben. Ja, jeden Tag 50 Euro ausgeben, das lohnt sich irre. Ja, nicht ausgeben. Na, natürlich ausgeben. Aber einfach steht die Statistik gegen dich. Die sind verpflichtet, 60% auszuschütten. Das heißt, wenn du da jeden Abend mit 50 Euro hingehst, dann gehst du jeden Abend mit 30 Euro nach Hause. Mensch, Jürgen, du sollst ja nicht mit 50 Euro hingehen, sondern mit 50 Gewinn weggehen und mit 10 Euro. Ja, das würde ich ja gerne. Ja, Mensch. Ja, aber das ist eben nicht so leicht zu erreichen. Doch, guck mal, du gehst mit 10.000 Euro dahin. Ja, wo soll ich denn die 10.000 Euro hernehmen? Ach so, na gut. Ja. Naja gut, aber angenommen... Und dann mit 50 Euro mehr nach Hause zu gehen. Wenn ich 10.000 Euro hätte... Ja. Dann, ich meine, jetzt sind 200 mal 50 Euro. Da hätte ich 200 schöne Tage, wo ich 50 Euro aus dem Kopf kloppen kann. Dann muss ich mich da nicht ins Spiellokal setzen und arbeiten. Ja, aber dann wäre es ja weg. Außerdem, naja, stimmt. Aber dafür ist ja Geld da. Ja, naja. Ja, kommt drauf an. Ich meine, wenn es da ist, dann ist es dafür da, dass es wieder weg ist. Nee. Das Problem ist, dass es ja eher weg ist, als es da ist. Also, ja, das Geld ist, viel wecker ist als da. Ja, das ist halt das Problem der westlichen kapitalistischen Welt, ne? Dass sozusagen die ganz Großen sehen das ja eben nicht so, dass das Geld dann auf einmal weg ist, sondern für die ist ja Geld nicht irgendwas, was dann weg muss, sondern was eben noch mehr Geld macht. Stimmt. Und das aber die übergroße Mehrheit sagt doch den wunderbaren Satz, die Phönizier haben das Geld erfunden, warum nur so wenig? Ja. Oder? Die sind ja irgendwie 90% der Bevölkerung betroffen oder 80%. Ach, 99. Und die anderen, die sitzen drauf. Die Armleuchter. Genau. Die Schweine, aber. Genau. Aber statt mal irgendwie schöne Fenster aufzumachen und sagen, ey, ich schmeiß hier gerade 50.000 Euro aus dem Fenster. Kinder, ihr müsst euch nur bücken. Das wäre doch super, oder? Ja, ich wundere mich auch. Also wenn ich viel Geld hätte, dann würde ich auch ganz viel so einfach so wegschmeißen. Allein um zu sehen, wie das wirkt. So in der S-Bahn lang zu gehen und so einfach 200 Euro auf den Boden fallen zu lassen und zu sehen, wie sich jetzt alle drum reißen. Ja, wobei ganz so offensiv jetzt mit 20 Euro habe ich es nicht gemacht, aber ich habe irgendwann mal eine Phase gehabt, da habe ich immer, also da gab es noch Pfennige, habe ich immer so Pfennige in der Gegend rumgeschmissen. Weil das so tolle ist ja auch mal, wenn man so einen Pfennig findet, dann freut man sich ja immer und sagt, das ist ein Glückspfennig, spuckt drauf und so eine Geschichten. Und da dachte ich, oh, damit mache ich total Menschen glücklich, indem ich überall immer mal einen Pfennig verliere. Oder? Total. Das ist ja eine Spitzen, da findest du nicht? Ja, ich war immer total stolz drauf. Weil ich habe mich auch immer gefreut, wenn ich einen Pfennig gefunden habe. Gibt's denn die Illusion, Glück zu haben? Das ist doch nicht schlecht. Ich freue mich ja auch, wenn ich einen Pfennig... Ja, vielleicht hat den auch irgendwie einen Wohltäter weggeworfen. Jemand, der nur will, dass ich mich freue, weil ich einen Pfennig gefunden habe. Ja, so richtig wohl tut es ja jemand nicht. Nein, ich meine, man ist ja denn nicht reicher. Aber man denkt, das ist so wie vierblätteriges Kleeblatt. So glücksklee-mäßig. Hast ja auch nichts von. Aber wo du denkst, ach, ist doch schön. Ja, also hat man eine Illusion, das meine ich ja. Ja, ja, oder so ein Kuss auf den Mund. Bom. Da wird man auch nicht satt von. Na gut, aber... Aber toll ist es, oder? Ja, na, so richtig toll nicht, also ich weiß nicht. Kuss auf den Mund ist nicht toll? Ach so, na, komm mal an, von wem, ne? Ja, natürlich, ja, ich meinte jetzt ohne, dass hier jetzt irgendein Arschloch ankommt. Sondern, jetzt die große Frage, wer soll da ankommen? Na, da habe ich schon die eine im Sinn. Die Hip-Hopper von vorhin. Nicht die Hip-Hopper. Marc, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ja, ich danke dir. Und muss jetzt hier mit einem total kapitalismuskritischen Lied... Wo, aber, nee, weißt du, wenn ich jetzt spielen muss, natürlich Rolf Schwenter, das kennst du nicht, war, oder? Also nee, für einen Musiker, der kann sich da jetzt natürlich nur auf den Rücken legen, weil es jetzt irgendwie nicht dein Song ist, aber Musik, wobei Eisler hätte ich natürlich auch noch, Lied von der belebenden Wirkung des Geldes. Auch, ist auch von Brecht, Text von Brecht. Text von Brecht? Ja, aber das ist jetzt was anderes, das ist Rolf Schwenter. Und der ist jetzt nicht direkt, ey, tut mir leid, du bist Gitarrist, das ist jetzt alles andere als ein Musiker. Der hat sich einfach so eine Kindertrommel genommen und gewissermaßen, bevor Hip-Hop und Rap erfunden war, selber gerappt, aber eben auf Deutsch. Und der singt jetzt das Lied von einer Geldwirtschaft, die Ballade von der Geldwirtschaft, oh, Rolf Schwender. Ja, was für alle Eingestaubten. Ja, ist einer von ganz früher, aber genau. Der es noch wusste. Ja. Einer, der es noch wusste. Genau. Marc, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Auch eine Geschäftsidee, Musik selber machen, immer diese ganze Bandgründungsscheiße, egal. Schön Kindertrommel kurven und losballern. Ich weiß, es klingt immer abgeschmackter. Marx, Freud und Fromm haben sich oft geirrt. Doch des Geldes Arschcharakter haben sie richtig analysiert. Zehnmal täglich greif ich Scheiße an, zweimal meistens in der Straßenbahn. Zweimal täglich, wenn ich essen geh, einmal dann am Abend im Café, zweimal je zwei Bröckelein am Telefon, einmal für die Pressemanipulation, einmal irgendwo im Freizeitklo, einmal irgendwann und irgendwo. Es tut uns nicht überraschen, Eltern wissen, was uns frommt. Nach Geld angreifen, Hände waschen, wie wenn man vom Scheißen kommt. Zehnmal täglich greif ich Scheiße an, dreimal davon in der Straßenbahn. Zweimal täglich, wenn ich essen gehe, einmal dann am Abend im Café. Zweimal je zwei Bröckelein am Telefon, einmal für die Pressemanipulation, einmal irgendwo am Freizeitklo, einmal irgendwann und irgendwo. Scheiße, die tut Leistung messen, wer viel konsumiert, folglich viel scheißt, bleibt den Massen unvergessen, hat Prestige und folglich Geist. Zehnmal täglich greif ich Scheiße an, zweimal meistens in der Straßenbahn. Zweimal täglich, wenn ich essen geh, einmal dann am Abend im Café. Zweimal je zwei Bröckelein am Telefon, einmal für die Pressemanipulation. Einmal irgendwo am Freizeitklo, einmal irgendwann und irgendwo. Einst wird alles frei verteilet, Scheiße, die kommt in den Kanal. Doch da die neue Zeit nicht eilet, heißt's bis dahin auf jeden Fall. Zehnmal täglich greif ich Scheiße an, zweimal meistens in der Straßenbahn. Zweimal täglich, wenn ich essen gehe, einmal dann am Abend im Café. Zweimal je zwei Bröckelein am Telefon, einmal für die Pressemanipulation, einmal irgendwo am Freizeitklo, einmal irgendwann und irgendwo. Rolf Schwender, Lied von der Geldwirtschaft. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, mach ich. Wir reden hier über lässige, unlässige, schreckliche, tolle Weisen, wie man Geld schon mal Geld verdient hat. Wer von euch Geldverdiener ist und ein bisschen mehr macht als Taschengeld zu kassieren. Ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Hallo, wer bist du denn da? Hi, guten Abend. Hallo, wer bist du? Ich bin Hannes. Hannes? Richtig. So, Hannes. Schon mal Geld verdient? Schon mal lässig Geld verdient? Hallo? Jürgen? Ja. Ich muss dir was sagen. Nee, lass es sein. Bitte. Was denn? Jetzt scheiß dir ins Maul. Super. Ach, du bist der kleine Pimmel, Hannes, der auf dem Schulhof entdeckt hat, dass er angeblich ein Junge ist. Mann. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Franz. Hallo, Franz. Ja. Franz! Hast du schon mal Geld verdient? Ja, mit BAföG. Sag mal, das muss man aber zurückzahlen, oder? Ja, aber irgendwann. Ach so. Und jetzt bist du noch so jung, dass du hoffst, nicht so alt zu werden, dass du Geld nochmal zurückzahlen musst. Ja. Echt? Natürlich. Ja, wann? Ja, weiß ich auch nicht. Wann muss man denn zurückzahlen? Musst du doch wissen. Was studierst du denn eigentlich? Wäre ja praktisch, wenn du BWL studieren würdest. Na, fast. Ach so, echt? Was denn? VWL? Medien. Medien? Ja, Medienwirtschaft. Ach so, kann man da Geld verdienen? Frag mich nicht. Ich mach das nur so nebenbei, weil eigentlich, ja, so als Alibi-Studium. So, und was machst du eigentlich? Im Internet. Was machst du denn im Internet? Ja, so Seiten. Und damit verdienst du Geld? Ja, viel. Echt? Ja, kann ich auch nur jedem empfehlen. Also. Für wen machst du denn da Seiten? Aber ja, sag mal, das machen doch 100.000 Leute, oder? Seiten. Naja, für so Dialer. Wofür? Dialer und so SMS-Service. Ach, so hackermäßig? Nee, ist alles legal. Halt so diese Sachen, wo dann steht 3,63 pro Minute. Oh, das ist aber echt scheiße legal, oder? Nee, ist alles legal. Ja, ist alles legal, ist super. Es steht ja da, es gab einmal die Zeit, da haben die dann, da war das illegal, aber jetzt ja. Ist das Ding. Was kriegt man, sag mal ein Beispiel, was kriegt man denn für 3,63 die Minute? Ja, nee, so ist das ja. Na, aber sag doch mal ein Beispiel. Naja, oft ist der Service so, dass man... Das finde ich auch super, 3,63 pro Minute hier verdienen wäre nicht schlecht, glaube ich. Nee, das geht ja nicht, das heißt ja nicht, dass es an mich geht, sondern... Ja, nee, das ist schon klar. Ja, gut, machst du für andere. Ja, genau. Und für andere Verbrecher. Ja, und die 3,63, da kriegt man halt einmal, ruft man einmal an und dann kriegt man so ein Passwort zu einer Seite und da ist dann halt so Content, den man sich runterladen kann. Aha. Also so, naja, was auch immer. Naja, was auch immer, was denn wohl? Naja, fragen wir jetzt nicht weiter. Mann, ja. Ach, guck mal, aber nebenbei, warum musst du, wofür brauchst du denn da noch BAföG? Na, BAföG ist doch leicht verdientes Geld. Ja, kann man so sagen. Deswegen stimmt. Studiert man doch. Wegen BAföG. Aber andererseits kannst du doch schon davon ausgehen, dass du doch so alt wirst, dass du noch zurückzahlen musst, oder? Und darüber machst du dir jetzt keine Gedanken. Hast du schon wenigstens eine Riester-Rente abgeschlossen, oder wie das heißt? Ja, eine Vorsorge, aber private. Man kann halt immer irgendwas schreiben, dass man das jetzt nicht zurückzahlen kann oder es noch gestundet wird. Ich kenne da eine Menge Leute und da gibt es eine Menge juristischer Kniffe. Mann, du argumentierst gerade ganz heftig dafür, Studiengebühren einzuführen. Ja, ne, ich kann ja auch nichts dafür, dass es so ist, wie es ist. Aber das ist nun einfach mal die einfachste Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja, was ist denn bisher die ekligste Möglichkeit in deiner Geldverdienungserfahrung gewesen, mit der du Geld wobei, das ist ja schon, also tendenziell ist es ja schon ein bisschen eklig, oder? 3,63 die Minute. Nein, das sind doch nur... Wie lange dauert denn dann so ein Gespräch? 10 Minuten, oder? Nein, da muss man nur kurz anrufen und kriegt das gesagt. Oder man muss eine Dann sagt man erstmal, ja, warten Sie mal, die Leitungen sind gerade voll, wir rufen Sie gleich zurück. Nee, warten Sie mal noch einen Moment. Wir spielen Ihnen mal lässige Musik ein. Oder das ist ein SMS für, wo man eine SMS hinschickt und das dann zurückbekommt für 5 Euro. Und da kriegt man dann eben seine Menge Inhalt, also Musik oder Filme oder was auch immer. Das ist alles legal, das ist alles gut. Wenn das jetzt die tolle Weise ist, Geld zu verdienen, dann würde ich dich dann doch wirklich nochmal ganz nachdrücklich von dir wissen wollen, wie du bisher auf eklige Weise Geld verdient hast. Ja, aber wonach richtet sich denn, was nun? Ja, musst du mich nicht fragen, das richtet sich nach dem eigenen. Toll richtet Wir wissen gewissermaßen. Toll richtet sich doch beim Geldverdienen danach, wie viel Geld man verdient. Nö, man kann ja auch, sagen wir mal, krebskranke Kinder gesund machen und damit 100.000 verdient haben. Das wäre doch einerseits toll und viel Geld, oder? Ja, eben. Ja. Aber wenn jetzt, na gut, aber wenn man jetzt mit SMS-Dialern 3 Millionen Euro verdient, dann ist ja auch toll. Ja? Nein, ach so, moralisch meinst du? Nein, ich meine, ich frag dich, ich bin ja jetzt hier nicht der Bewerter. Musst du doch selber wissen, ob es toll ist oder nicht. Naja, das ist toll, ein Dienst an der Allgemeinheit ist jetzt nicht gerade, aber... oder? Ja, stimmt, ein Dienst an der Allgemeinheit ist es nicht gerade. aber jetzt sag doch mal, hast du schon mal ganz eklig Geld verdient? Ja, na, auch in, also halt früher, so bei McDonald's, ne, und Burger King. Das war doch ein Dienst an der Allgemeinheit, oder? Kommen hungrige junge Paare an und dann stopfen sich einen Bauch voll mit. Das kann man nicht wirklich sagen. Chicken Nuggets. Das ist, glaube ich, zum Beispiel, bei McDonald's zu arbeiten, ist schlimmer, als, sagen wir mal. Auf den Strich zu gehen. Als. naja. Also, genauso viele Krankheiten kriegt man dabei auch. Aber, was hast du für Krankheiten gekriegt bei McDonald's? Kriegt man da echt Krankheiten? So Hautausschlag an den Händen? Dass man dann total sich immer jucken muss am Gesäß? Und dann boah, nein, hör auf! Nee, aber ich meine, das ist ja auch, alle wissen es und alle gehen hin, das heißt dieses Bild-Zeitungs-Effekt. Oder? Was wissen alle? Alle wissen das. Ich hab da nicht bei McDonald's gearbeitet. Nee, aber alle, die da hingehen und was essen, die wissen doch eigentlich, dass es totaler Müll ist. Ja? Na, McDonald's ist... Dass die... Das, da geht man... Das ist das Letzte, wo man hingeht, ich meine. McDonald's. Ja, offensichtlich nicht das Allerletzte, oder? Gehen ja irgendwie also dann mehr und häufiger hin als irgendwo anders. Ja, eben. Essen ja auch mehr Menschen Burger als Austern, aber trotzdem ist ja nicht der Burger besser. Stimmt. Aber andererseits sind Austern auch relativ knapp im Vergleich. Die kann man ja auch nicht so easy machen wie Burger. Die sind nicht knapp. Die sind überhaupt nicht knapp. Austern? Da gibt's mehr als Burger auf der Welt. Mehr Austern als Burger? Naja, natürlich. Glaube ich aber nicht. Nur weil die von alleine wachsen, meinst du? Ja. Ey, das hat nichts zu sagen. Naja, aber jedenfalls, McDonald's, das war halt eklig. Da war halt irgendwie... Ich meine, wenn man mal sieht, wie die Burger gemacht werden und wenn das Fleisch... Will ich gar nicht sehen. Ich meine, da ist ja alles drin auch in dem Fleisch. Stimmt. Und zur Not gehen sie nochmal beim Friseur nebenan und holen ein paar olle Haare, oder? Wenn die Masse nicht reicht. Hör auf. Aber müssen die toten Schwäne ja hin, genau. Jetzt gibt es so eine Studie, da hat eine Schülerin aus den USA hat festgestellt, dass also in McDonald's-Filialen sozusagen aus dem Becher Sprite zu trinken, ist, da sind mehr Schadstoffe drin, als wenn man vom Klo was trinken würde. Direkt aus dem Klo raus. Wobei, das ist aber immer so. Der Abspül, die Spüle in der Küche ist irgendwie 100-mal so infektiös und bakterienreich wie die Klospülung. Der ja, Kloabfluss. Das ist ja auch ein bisschen populistisch. Aber, ja, das ist ein bisschen populistisch. Ja, aber den Kern trifft es schon, weil das ist wirklich extrem, das ist halt eigentlich Nahrung sozusagen, eigentlich Nahrung ist ja nicht dafür gemacht, dass man es in Massen abfertigt. Finde ich immer. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, deshalb gibt's ja Restaurants, oder? Deswegen, ich meine, Nahrungszubereitung ist ja eigentlich eine individuelle Sache, die kann ja nicht massengerecht gemacht werden. Stimmt, da schiebt man richtig individuell sich eine Dr. Oetker-Pizza in den Ofen, oder? Ja, eben. Genau, so soll es sein. Umso besser das Essen, umso die Menschen sollten wieder selber kochen. Umso individueller ist es hergestellt, das Essen. Ei. Aber ich kann dir nur sagen, ich meine, mit diesem Internetzeug, Internet ist halt super. Ja, aber ich kann es ja nicht so Seiten machen. Ich habe jetzt auch nicht mal so eine. Nee, aber du könntest SMS zum Beispiel eine Idee. Du könntest eine Idee, das reicht ja schon. Eine Idee fürs Internet. Also irgendwas, was es noch nicht angeboten gibt im Internet. Ja. Das wäre dann wieder so cool, dass es keiner haben will. Ich habe immer nur Ideen, die nicht mehrheitsfähig sind. Naja. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du so als semi-prominente Berühmtheit so, ne? Ja, sagen wir mal ruhig kontraminent, aber gut. In Deutschland, dann könntest du jetzt sozusagen deinen eigenen Webcam, wo dich jeder immer sehen kann. Ja, das finde ich irgendwie total toll. da wird es bestimmt ein paar Fritz-Hörer geben, die dafür 20 Euro im Monat zahlen würden. Ja, das dafür, dass ich irgendwie eine Webcam rin pople oder wie? Ja, und davon geht dann die Hälfte vielleicht an dich und nochmal 25% an jemand anderen und dann nochmal 25%. Und jeder musste die Seite hermachen und die Webcam einrichten und so was. Wow, da könntest du dir schon ganz schön vorstellen, dass du das vielleicht machen könntest. Oh, das könnte ja der Franz machen, ne? Ja, genau. Warum eigentlich nicht? Das wäre mir auch zu... Das wäre dann auch, ja... Da muss man auch gucken. Ich meine, letztendlich geht es ja nicht... Immer der, der die Idee hat, der geht ja dann zu jemandem und der geht zu dem... Das ist ja alles ganz anonym. Also man arbeitet ja da mit Leuten zusammen, die man gar nicht kennt. Die jetzt weiß, wer wo sind. In Spanien oder in... Togo. In Togo, ja. Oder? Auch. Weil die doch hinten immer TO haben. Come to. Ja. Mann. Franz, ich danke dir für deinen Anruf. Bitte. Schöne Nacht noch. Ciao. Tschüss. Ich fühle mich müde. Ich fühle mich sehr müde. Ich empfinde ein allgemeines Unvorsein. Ich leide ein Schlaflosigkeit. Der Kopf ist mir schwer. Ich habe Kopfschmerzen. Mir wird übel. Es ekelt mich. Ich habe Schulterfrost. Ich habe Fieber. Ich habe Magenschmerzen. Ich leide an Leibschmerzen. Ich habe Durchfall. Ich leide an Verstopfung. Ich habe das Epidemic CKK mit die Standarte bitte ein Dorf fehle una Kontrolle auf Urgence Achtung ein Plastikmassage lassen Sie die Kritik auf Arte kommen brennen Sie mir die Museum CKK Rock Großmutter bitte Dispersion totale kaputt Musik, CKK, Epidemik. Kamen Sie mir das Computer? Ich fühle mich müde. Ich fühle mich sehr müde. Ich empfinde einen allgemeines Unwohlsein. Ich leide an Schlaflosigkeit. Der Kopf ist mir schwer. Ich habe Kopfschmerzen. Mir wird übel. Es ekelt mich. Ich habe Schulterfrost. Ich habe Fieber. Ich habe Magenschmerzen. Ich leide ein Leidschmerzen. Ich habe Durchfall. Ich leide ein wenig ein Verstopfung. Ich habe Halsweh. Ich habe mich erkältet. Ich bin heiser. Ich leide ein Rheumatismus. Falsche Dings hier gedrückt. Das waren jetzt Epidemia mit Voice Bacteria, so eine Art Künstler-Single aus den Frühnachtsjahren, um genau zu sein, von 1980, würde ich mal sagen. Übrigens kann man sich auch an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden, wenn man unbedingt was sagen will. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Achtung, Achtung! Hier sind sie, die Fritz Jingles. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer sind Sie denn? Sabine Minzpanke, hallo? Hallo! Noch Fragen? Entschuldigung, ist das Ihr Hai? Ja, und dann auch sehr schön noch dort. Weizen, Mais und Gerste, Roggen, Hafer, Raps. Die Fritz-Jingles. Wegen eurer permanenten, penetranten Nachfrage gibt es sie jetzt zum Anhören und Downloaden. Im World Wide Web. Von Pampe Marinski und Abieta 12. Bis haben Sie einen Hund? Und von ist das Ihr eigenes Ruderboot? Bis ich neulich gequestet im 20-Plus-Gebiet PvP gefleckt. Findet ihr jetzt alles zum Download unter fritz.de. Also nochmal. Die Fritz-Jingles jetzt auf fritz.de. Im World Wide Web. Und im Radio. Fritz vom RBB. Um 23.32 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes in Baden-Württemberg wird ein Schlichtungsverfahren eingeleitet. Man habe sich mit den kommunalen Arbeitgebern auf zwei Schlichter verständigt, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Die Schlichtung soll bereits morgen beginnen. In den Universitäts- und Landeskliniken kommt es aller Voraussicht nach zu einem flächendeckenden Ärztestreik. Erste Hochrechnungen lassen auf eine überwältigende Mehrheit für den Arbeitskampf schließen. Das Endergebnis der bundesweiten Urabstimmung wird für morgen erwartet. Übermorgen sollen die Streiks dann beginnen. Deutschland und Frankreich wollen mehr für die Eingliederung ausländischer Jugendlicher tun. Nach einem Treffen in Berlin sagte Bundeskanzlerin Merkel, das Thema sei zu lange vernachlässigt worden. Geplant sind sportliche Aktionen während der Fußball-WM und Angebote für Schulklassen aus sozial benachteiligten Gebieten. Das Europaparlament in Straßburg hat einen besseren Katastrophenschutz gefordert. In einem abschließenden Bericht verlangten die Abgeordneten bis 2013 rund 278 Millionen Euro für die Bewältigung von Krisen in und außerhalb Europas. Wetter. Wetter. Nachts von Osten Bewölkungsverdichtung und nachfolgend etwas Schnee mit Glättegefahr. Tiefstwerte minus 3 bis minus 10 Grad. Am Tag morgen dann stark bewölkt, zeitweise leichter Schneefall bei minus 1 bis plus 3 Grad. Verkehr. A10 südlicher Berliner Ring, in diesem Fall Schönefelder Kreuz Richtung Potsdam. Zwischen Ludwigsfelde Ost und Ludwigsfelde West noch immer Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert durch einen LKW und das Ganze hinter einer Kurve. Also Vorsicht bitte. Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Frankfurt Oder. Blue Moon. Well, I think that my opinion about this here situation now is the way that people want to live is their own business. And I wish to join them. We are from the Lower East Side. We don't give a damn if we live or die. Peel in the Lower East Side. Das wäre auch ein Song, der super zu covern wäre, oder? Wir kommen aus Berlin, Friedrichshain. Oder in der Art und Weise. Oder lass es. Wir kommen aus Cottbus, Sandow. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ansonsten David Peel in the Lower East Side. Echt eine Platte, oder ist ja hier so eine Compilation-CD, auf der zwei Platten drauf sind. Voller Kiffer-Songs. Wir reden ja aber nicht über das Kiffen, wir reden über entweder Thema, ich brauche einen Geschäftspartner, wobei das wird es ja heute nicht mehr, sondern wir reden über lässige, entspannte, souveräne, großartige Weisen, Geld zu verdienen oder in den Weisen, auf die ihr schon mal Geld verdient habt, oder aber eben auch eklige, abstoßende, prostitutive, doofe Arten, Geld zu verdienen. Wer sich an dem Gespräch beteiligen will, kann entweder hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Da bin dann Icke Pupicke oder ihr ruft einen halbautomatischen Anrufbeantworter an. Dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Hallo, wer bist du denn? Ich bin der Pet. Der Pet? Ja. Sag mal, heute rufen wieder nur Kerle an. Das ist auch deprimierend. Das ist so schlimm. Ist schon über die Hälfte der Zeit rum. Ja. Naja, nee, ist jetzt nicht so schlimm, aber das staunt mich immer. Ja. Erstaunt mich immer. Pet, wie alt bist denn du? Wie alt ich bin? Ja. Ich bin 21. 21, und von wo rufst du an? Aus Dresden. Dresden! Super. Pet. Du hast schon mal Geld verdient? Ich verdiene die ganze Zeit Geld. Echt? Na, das können aber wenige von sich behaupten. Ich bin ein sinnloser Arbeiter. Ehrlich? Ja. Bist du glücklich dabei? Geht so. Wegen des Geldes oder wegen dem, was du machst? Beides. Beides? Na, das ist doch aber schön, wenn man auf eine Art und Weise Geld verdient, die einen so mäßig glücklich werden lässt. Das ist doch schön, oder? Jo. Was machst du? Ich arbeite in einer Gießerei. In einer Gießerei? Da gießt ihr euch immer mal einen hinter die Binde, oder wie? Auch. Auch? Ja, natürlich, oder? Macht ja, ist ja heiß, Gießerei. Ja, was, nee. Was gießt denn ihr da? Mal so schöne große Ernst-Themann-Köpfe in Bronze? Nee, wahrscheinlich nicht, wa? Nee. Was wird denn da gegossen? Alles mögliche, Rohre. Rohre? Aus einem Guss müssen sie, werden Rohre denn nicht gezogen? Ja, nee, es gibt Unterschiede. Was denn? Naja, erzähl mal. Interessiert mich. Schleuderguss. Was ist ein Schleuderguss? Das wird geschleudert, praktisch per Fliehkraft entsteht dann das Rohr. Ach so. Da macht man das quasi in, wie in so eine Waschmaschine, das flüssige Stahl darin, und dann schaltet man die auf 1200 Umdrehungen und dann drückt sich das alles so gleichmäßig an die Wand. Yep. Und wenn es hart ist, stellt man die Maschine und muss sie wieder rauspopeln. Ja. Toll. Ist das, aber, sag mal, das ist doch nicht ein Job, den man so als Kindertraum hat, wa? Als Kind will man doch irgendwie entweder zu gute Zeiten, schlechte Zeiten, Deutschland sucht den Superstar, Volkspolizist, Indianer, Kosmonaut, Feuerwehrmann, Lokführer werden. Ja, das war bei mir anders. Du bist mit 4 Jahren, sagtest du, oh, wenn ich groß bin, werde ich Gießer. Genau. Echt? Nein! Ja, nee, ich hatte bis 16 überhaupt keine Ahnung, was ich machen sollte, also. Was haben deine Eltern gemacht? Mein Vater macht das, deswegen bin ich auch dafür gekommen. Der macht Ditte, der ist auch Gießer. Genau. Ach so, das ist ja naheliegend. Mensch, dabei hättest du aber auch Theaterkritiker bei der FAZ werden können. Nein, bist du nicht drauf gekommen, wenn dein Vater das gewesen wäre, aber die haben ja dann nur wieder alle keine Kinder. Ja. Ja, oder bestenfalls eins. Naja, egal wie. Ach, Gießer. Aber so lange kannst du ja auch noch nicht sein, war, wenn du 21 bist. Wann hast du angefangen? Die Lehre ist fertig und jetzt... Und wirst du übernommen oder bist du übernommen? Bin übernommen schon eine ganze Weile. Ja. Und verdient man da okay? Also hier geht's so, woanders wär's besser. Wo wär's denn besser? Im Westen. Echt? Ja. Wo gießen die denn da noch? Machen die doch nur zu Silvester ein bisschen Blei, oder? Zum Beispiel in Freiburg. In Freiburg? Ich dachte, da studieren sie immer alle nur. Auch. Aber da gibt's auch noch so Gießereien. Wie viel würdest du da mehr verdienen? Weißt du das? Hast du ungefähr einen Überblick? Doppelte bis zum Dreifachen. Nein! Ja. Doppelte bis Dreifache? Ja. Na, ich meine, da wäre doch auch nicht doof, dann in Freiburg zu gießen, oder? Da kann man sich immer noch eine Bahncard leisten und nach Hause fahren. Wie weit ist denn von Dresden bis Freiburg? Ist schon ein Stück, oder? Das ist im Dreiländereck unten, Schweiz. Ja, ich weiß. Oder? Ja. Und von wie weit, hast du eine Ahnung, wie weit ein Zug ist? Ja, nee. Ja. Ach, da verzichtest du jetzt gewissermaßen auf nochmal dasselbe Geld im Monat für aus Dresdner Heimatliebe. Genau. Ach, das ist aber auch ein feiner Zug von dir. Ich habe ja auch noch Schule nebenbei. Was denn für Schule? Techniker-Lehrgang. Was willst du denn da noch, also? Ja, Gießereitechniker nennt sich das dann, staatlich geprüft. Ach so. Und dann wärst du aber irgendwann, würdest du da mit einem weißen Kittel durch die Halle marschieren, oder wie? Das hoffe ich. Hoffst du? Ja. Aber deswegen wird man doch nicht Gießer, dass man da rumläuft wie ein Zahnarzt. Warum nicht? Ach, würdest du lieber mit so einem... Geld ist besser und man macht sich nicht mehr dreckig. Das fändest du toll, sich nicht dreckig machen? Dreckig, aber ist es denn nicht auch lässig, da mit dem flüssigen Eisen zu hantieren? Ja, das mache ich ja eigentlich nicht groß. Ach so, nee, was machst du eigentlich? Ich buddel im Sand. Wie buddelst im Sand? Ja, ich forme, ich mach die Form. Du musst irgendwie dafür sorgen, dass der Betriebskindergarten irgendwie noch belebt aussieht, oder wie? Finde auch. Du machst die Form. Genau. Ach so. Und was formst du denn da so schön mit? Ja, wie gesagt, Probe, Motorengehäuse, Zahnräder, alles mit. Motorengehäuse, Zahnräder. Ach, guck mal. Ist das auch so, dass man sagt irgendwie, so jetzt ist die Schicht zu Ende, jetzt gieße ich mir mal noch was Schönes zu Hause, für zu Hause? Das gab's auch, das könnte man dann bei eBay versteigern. Was kann man denn da, was kann man sich denn da gießen, was toll wäre oder toll ist? Kerzenständer, irgendwelche Aschenbecher. Kerzenständer? Ja, die muss man dann irgendwie oben mit so einem Gabelstapler nach Hause fahren, so ein Aschenbecher, oder? Nee, das sind ja kleine Teile. Ja. Kink, das ist das Größte, was du dir selber mal gegossen hast. Oder was dein Alter sich selber mal gegossen hat. Ja, so ein Kerzenständer in der Größe von 30 cm Höhe, sagen wir mal so. Ach so. Aber also noch nicht so, dass jetzt zwei Kerle anpacken müssen, um den auf den Tisch zu hieven. Nee. Ja. Ach so, hast du denn schon mal, also das ist jetzt irgendwie deine normale Art und Weise, Geld zu verdienen. Hast du schon mal irgendwie auf besonders eklige Weise Geld verdient oder auf so eine unangenehme oder bedrückende? Nee, aber ich würde mich zum Beispiel prostituieren. Du würdest dich prostituieren? Wenn ich die Hässlichen wegschicken könnte, ja. Wenn du, ach so. Aber das geht ja nicht, das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt. Hast du ja schon ein paar Mal überlegt? Dann geht ja der Ruf flöten. Stimmt. Also Schuster, bleib bei deinem Eisen. Genau. Oder? Würde ich auch sagen. Hast du denn eine Freundin? Zeit nicht, nee. Ach so, naja, ist ja Zwang zur Prostitution oder die Hoffnung auf Prostitution da doch irgendwie noch anders motiviert. Außerdem wahrscheinlich, oder? Du denkst dann wahrscheinlich ja nicht in erster Linie ans Geld. Genau, ich habe noch später. Ja, Mann, vielleicht gehst du da einfach mal tanzen am Wochenende. Würdest sagen wir mal unter den Gießerinnen. Da haben die dann wahrscheinlich auch alle so Oberarme, dass man da keine kennenlernt, oder? Nee, gibt's nie. Was gibt's ja nicht? Sind alle nur Kerle. Ab und zu kommen ein paar Maschinen vorbei. Ja, aber die gehen dann so schnell, oder? Und dann hängt man da an der Form. Naja, Man kommt sich eben nur ein bisschen dämlich vor, als bleibt's neben den Studierenden. Ach so, echt? Ach Mann, die hauen da, also im schlimmsten Falle hauen sie auf die Kacke und im Normalfall sind sie genauso doof. Hey, also oder umgekehrt sind die anderen genauso klug wie die Studierten. Hm. Das darfst du dir nicht einreden lassen. Das war nur weil einer studiert hat, dass er besser ist oder mehr weiß oder klüger ist. Klug sein ist was anderes. Klug sein ist mehr als bloß irgendwas blödes Wissen. Na gut. Du wirst doch auch Sachen, die wir nicht wissen. Das sind andere Sachen. Stimmt auch wieder. Zum Beispiel, ich studiert, aber Schleuderguss finde ich total interessant. Ja. Und wie man den Sand wieder aus dem Motor in die Häuser kriegt. Der wird gerüttelt. Wird gerüttelt, genau. Ja, dann würde ich mal sagen, Pat, dann bedanke ich mich für deinen Anruf. Jo, könnte ich dir vielleicht noch ein Lied zeigen, wo du mir vielleicht den Namen und also den Interpreten sagen könntest? Ach so, wenn ich's gespielt habe, hoffe ich's. Ja, nee, das ist in dem Video und da steht dahinter überhaupt keine Anzeige, also von wem das ist oder so. Glaube ich, bin ganz schlecht in Musik wiedererkennen. Ja, spiel mal. Ich mag mal. Aber vielleicht können jetzt auch mal die anderen mal zuhören, vielleicht erkennt's jemand. Hallo? Achtung! Ja! Das scheint mir recht leise zu sein. Walk down to the train. Trying Irgendeine Idee? Nee, gehört dazu. Kinder, hört mal nochmal genau hin. Wer es erkennt, hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Um den Song geht's? Kennt keiner, oder? Pat, wollen wir mal hoffen? Okay. Ja, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Keine Ursache, ich danke. Okay, tschüss. Ciao. So, sag mal, weißt du, was welcher Song das war? Nein, überhaupt nicht. Aber ich frage, bist du verwandt mit Sarah Kuttner? Gibt's unterschiedliche Meinungen zu? Wie, gibt's unterschiedliche Meinungen zu? Naja, die einen sagen ja, die anderen sagen nee, die einen sagen Vater, die anderen sagen Ex-Ehemann, also alles unklar. Okay, also weit waren wir auch schon. Wir hatten genau, dachte ich mir doch auch. Ein WG-Gespräch hier überlegt, ob du irgendwie... Ja. Das war ja gerade Tiefpunkt des Abends heute. Wieso denn? Was? Na, aber bitte... Deine Frage. Meine Frage? Ich finde. Die war der Tiefpunkt. Ansonsten waren es bisher reelle Beiträge. Mitten aus dem Leben. Und Schleuderguss ist aber reelles. Auf jeden Fall. Okay, mit der Antwort kann ich leben. Ja? Ja, klappt. Schönen genau. Tag, tschüss. Okay, tschüss. So, und ich wollte jetzt mal zeigen, wie schön Schulmusik sein können. The Langley School Music Project. Haben eine wunderbare Platte gemacht, die sie in der Turnhalle aufgenommen haben. Irgendwann, ich glaube, in den 80ern. So ein Schulchor, drei Mikrofone, aber irgendwie gut gerichtet, gut ausgesteuert. Und dann hört sich's schon relativ lässig an, wenn die dann in der großen David Bowie-Klassiker Space Oddity singen. The Langley School Music Project. Hören wir jetzt. Und die Cleveren unter euch würden es mitschneiden und den Musiklehrer vorspielen. Damit kann man ja auch, bis ich was, White Stripes oder Franz Ferdinand singen. dann halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Der asoziale Start in die Zukunft. 44. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 29 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also zogen wir zusammen mit Bernd Gülke durch die Kneipen, bis wir uns irgendwann Oranienburger Bier trinkend auf dem Mittelstreifen der Göbenstraße wiederfanden, wo Jürgen plötzlich nur noch wirres Zeugs von sich gab. Also gingen wir zu Bernds kurz vor der Eröffnung stehenden Kneipe, dem Hartz IV in Charlottenburg, das auch Jürgens neuer Arbeitsplatz werden sollte und für das er sich auch gleich ein Geschäftskonzept überlegt hatte, nämlich, dass sich Leute Musik wünschen könnten, die Jürgen dann selbst vortragen würde. Dahinter muss, ich finde, da muss irgendwie so eine bestimmte Form von Leidensdruck muss irgendwie dazugehören. Irgend so eine Form von Herzensterror, wenn du verstehst, was ich meine. Irgendwie sowas. So richtig, wo man also sagt, Kuttner, du bist der Einzige, der mir ja noch helfen kann mit einer Musik. Musik, die zum Beispiel seinen derzeitigen sozialen Status widerspiegelt. Genau. Tja. Na Mensch, Leute, das ist zwar mal ein Konzept. Aber um sicher zu gehen, sollte man es vorher trotzdem schon mal testen, finde ich. Das wäre toll. Wie willst du das machen? Ganz einfach, ich rufe Jürgen an und wünsche mir was. Genial. Ja. So, jetzt müsste es eigentlich gleich bei dir klingeln. Hallo! Ja, hallo, mein Name tut nichts zur Sache. Ich würde gerne beim nächsten Mal, wenn ich in eure Kneipe komme, eine ganz bestimmte Musik hören. Echt? Jetzt mache ich hier Wunschdisco für dich? Ja, ich habe gehört, das ist ein besonderes Entertainment-Konzept von eurer Kneipe und ich wünsche mir irgendwas von den Rolling Stones. Ja, ich bin noch immer unbefriedigt. Hey Mann, du sollst mir das doch erst nicht am Telefon vorsingen. Erst wenn ich in der Kneipe bin. So. Okay, also bis dann. Ich werde wahrscheinlich übermorgen kommen. Tschüss. Tschüss. So, dann wurde jetzt aufgelegt und man muss sich jetzt vorstellen, wie die Situation ist, wenn du das Ganze in der Kneipe vorträgst. Genau, ich gebe dir mal die Klappgitarre, dann kannst du dich selbst begleiten. Ja. Genau, schließlich muss man auf der Bühne ja dann später auch. Ja. Ich bin noch immer unbefriedigt, ich bin noch immer unbefriedigt. Woo! Yeah! Danke! Okay, jetzt wieder die Situation, dass ich der Anrufer bin. Hallo! Hallo, ich habe hier einen Song auf meinem iPod, den ich unbedingt mal live gespielt hören möchte. Geht das? Ja, klar. Okay, ich spiel mal an. Okay? Okay. Ich schätze mal, ich komme Sonntag. Ja, kein Problem. Tschüss. Tschüss. So, jetzt die Situation am Sonntag, wo du das vorträgst. Montag nichts da, Dienstag nichts da, Mittwoch, Donnerstag nichts da, Freitag zur Abwechslung mal ein bisschen nichts da. Fucking nothing, sucking nothing, Fleisch und Sex, nothing, Kirche und Times Square, nothing. Großartig! Das ist dufte Musik. Ist ja fast Punk. Antifolk heißt das. Ich sage euch, das wird der absolute Knaller. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Take for another now, garnished, giggle out, job as white, garnished, aloneness, not. nothing, philosophy, history, nothing, social anthropology, nothing, nothing, oh, Village Voice, nothing, New Yorker, nothing, sang out in Folkways, nothing, Harry Smith and Allen Ginsberg, nothing, nothing, nothing, poetry, nothing, music, nothing, singing, dancing, nothing, the world's great books, a great set of nothing, audience, body, nothing, a fucking nothing, sucking, nothing, flesh and sex, nothing, church and Times Square, all a lot of nothing, nothing, nothing, nothing, Stevenson, nothing, a Humphrey, nothing, Averill, Harriman, nothing, John Stuart Mill, Neil, Neil, Franklin, Delano, nothing, Carlos Marx, nothing, Engels, nothing, Bakunin, Kropotkin, nothing, Leonid Trotsky, lots of nothing, Stalin, less than nothing, nothing, nothing, nothing. Nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, lots of it, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing. Die großartigen Fugs Vantage mit Nothing, nichts, nichts, nichts, nichts, alles nichts, Montag nichts, Januar nichts, 1965 nichts, Allen Ginsberg nichts, Karl Marx nichts, Stalin noch weniger als nichts. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das waren die Fax. Das ist die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Das Band hören wir uns auch gleich an. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hallo. Hallo? Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Na, muss ja nicht sein. Ach, kick ihn noch an. Was ist denn hier los? Kinder! Hallo. Hallo. Ja, wer bist denn du? Tag. Ich bin der Franz, so ein Zufall, der zweite Franz. Franz. Nee, der erste war Frank, glaube ich, oder? Was sagst du? Der erste war Frank, der mit seiner Hilde. Ich dachte, der ist auch Franz. Ich glaube, der hieß Frank. Ja, jedenfalls, ich bin auch der Franz. Ach, der vorletzte, stimmt, da war noch ein Franz dazwischen. Ja, richtig. Ja. Du hast recht. Franz! Ja. Ja, geht darum, wie man schon mal irgendwie total lässig, cool, souverän, Geld verdient hat und wie man mal auf ganz schreckliche Weise Geld verdient hat. Ja, ich weiß ja, also zum Ersten, ich habe schon mal sehr einfach Geld verdient, indem ich Musik gemacht habe. Und zwar ziemlich oft. Ich spiele in einer Jazzband. Ja. Wir nennen uns Blue Garden. Ja. Und ja, da spielen wir ziemlich oft in Berlin. Und wo rufst du denn an? Ich rufe aus Berlin an. Ach so. Direkt vom Kollwitzplatz. Ja. Ach, wo spielt man da? Wo kann man da Jazz spielen? Am Kollwitzplatz. Ach so. Am Kollwitzplatz? Ja, beispielsweise im JJ's. Wo ist kennst du das? Husemann-Ecke. Nee, kenne ich nicht. Und das ist so ein Jazz-Café irgendwie. Ach so, und echt? Das ist ganz nett. Und außerdem im Charlie Cheese, ist ein amerikanisches Restaurant. Ja? Jetzt mache ich hier ein bisschen Werbung, ist glaube ich auch nicht so gut. Naja, ach klar, mach doch. Ja, wir haben auch eine Internetseite, ja. bluegardenjazzquartett.de. Muss ich jetzt mal los. Jetzt mach nicht so viele Werbung, ja, aber ein bisschen ist schon erlaubt. Nee, also. Was spielst du da? Ich spiele Jazzgitarre. Ach so. Und wir sind auch noch alle relativ jung. Habt ihr gesagt, so. Gitarre wie Sand am Meer, oder? Ja, stimmt, richtig. Ja. Gitarre nicht viel, ja. Nee, wir sind alle 20 so und, ja, mucken halt. sehr viel zurzeit. Und damit verdienst du dann aber auch gut Geld. Ja, also wir müssen doch nicht von der Musik leben so. Also wir wohnen halt alle noch zu Hause, aber wir kriegen halt das Geld, was wir halt bekommen, das ist halt überschüssig und ja, das können wir uns ansparen sozusagen. Das ist dann gewisser Ansparen oder Taschengeld? Ansparen. Wofür denn? Naja, es gibt so Dinge, die man sich mal so, die man erfüllen möchte, nicht wahr? Ja, ja, wie sieht auch. Was denn du zum Beispiel? Natürlich, wenn man so das sehr intensiv macht, so Musik, dann will man vielleicht mal eine neue Gitarre haben oder einen neuen Verstärker. Ja. Und ich spare auch so für eine Reise. Ich möchte irgendwo anders mal hin, so irgendwie Rucksack packen und in ein Land, das ich noch nicht kenne. Wie lange muss man spielen, um eine anständige Gitarre zusammen zu haben? Oh, da kommt natürlich darauf an, was man für einen Standard hat. Also, was die Gitarre betrifft oder was das Spielen betrifft? Betet vielleicht. Also wenn man auf einem gewissen Niveau ist, möchte man dann auch halt immer mehr, wa? Und also ich habe jetzt eine Gitarre, die hat 700 € gekostet und also wenn man jetzt so eine Liga hören will und wirklich eine gute Gitarre haben möchte, muss man schon 1.500 €. Ja. Oder 2.000 € planen, denn jetzt halt, ja, das geht halt hoch der Preis, wa? Bis zum... Will man die eigentlich nur haben oder meinst du, dass das jemand hört? Oh, kick an, der spielt heute auf einer 2.000-Euro-Gitarre, das hört sich doch gleich viel besser an. Was dafür? Da spielt jemand auf einer 2.000-Euro-Gitarre, das hört sich doch gleich viel besser an. Ich glaube, Leute, die ein bisschen davon Ahnung haben, die hören schon, dass der Sound ganz gut ist. Aber ich glaube, man merkt es am meisten so, wenn man selber spielt, so, weil erstmal ist das Gefühl, so das Material, wenn du spielst, so, entweder fühlst du dich wohl oder fühlst dich nicht wohl. Ja. Das ist halt das Wichtigste an deinem eigenen Instrument. Und halt der Klang. Und eine gute Gitarre, die klingt halt einfach, ist schlecht zu beschreiben, muss man einfach selber so mal gefühlt haben. Also ist so, wenn man Musik machen kann, man am besten so erklären, das ist halt, wenn man noch nicht Sex hatte, dann weiß man auch nicht, wie das ist. So, ja. Ah ja, so kann man es am besten erklären. Ja, also in der Beziehung hatte ich noch keinen Sex. Ja. Tendenziell eher, ja, doch. Ja. Nee, das ist schön, wenn man dann so mit dem Instrument so zusammenschmilzt und dann sich so hingeht. Das ist ja bei Jazz, da improvisierst du ja viel, da lässt du ja viel einfach so geschehen, ja. Ist ja nicht so, dass du dich in festen Bahnen bewegst. Wir machen jetzt kein Free Jazz, aber trotzdem hast du halt sehr viel Freiheiten, so, genau. Was gehört da noch dazu bei euch, zu eurem... Wir spielen auch mit dem Saxophon. Quartett, oder war das? Quartett, genau. Ja. Mit einem Saxophon, als Saxophon. Noch einem anderen Gitarristen und einem Kontrabassisten. Ah ja. Was sind deine Jazz Heroes? Meine Jazz Heroes. An Gitarristen, so Pat Metheny, John Scofield, Pat Martino. Mhm. Und auch so an Bläsern, natürlich der Miles Davis ist Charlie Parker. Ja. Paul Desmond, ich weiß nicht, kennst du die? Oder? Ja, kennst du Roland Kirk? Nee, was spielt er? Echt nicht? Nee, kenn ich nicht. Der spielt alle. Der hat irgendwie sind dann selber Instrumente erfunden. Der hat es geschafft, irgendwie 3 Blasinstrumente gleichzeitig zu spielen. Weil er dann so an Trompeten irgendwelche Saxophon-Mundstücke rangelötet hat und so. Und dann noch Nasenflöte und allen möglichen Kram. Ja, ich kann nicht von dir hören. Echt, der ist super. Außerdem ist er total lustig. Ja, was hörst du so für Musik? Alles. Und doch Chef, also du kennst ja die Leute. Das wir hören jetzt gleich Roland Kirk. Naja, ich kenne jetzt nur nicht so viele, aber sagen wir mal so, Dizzy Gillespie ist für mich einer der ganz Großen. Mhm. Miles Davis, Joe Pass ist ja auch ein Gitarrist, wa? Ja, so. Ja, so. War ja auch einer der Ersten, so. Genau. Wes Montgomery ist so. Roland Kirk, ja. Den müssen wir gleich hören. Ja. Der ist irgendwie echt, der macht doch, nee, ich wollte nur bei dir die Vorfreude wecken. Nee, mach mal, ihr könnt ja auch mal so einen richtig schönen Funk spielen, irgendwie Tower of Power oder irgendwie, oder. Jetzt haben wir Roland Kirk gleich, genau. Volunteered Slavery. So, aber was war denn die uncoolste Weise, auf die du schon mal Geld verdient hast? Ja, die oder die schrecklichste, so. Ja, die schrecklichste war sehr, sehr anstrengend, und zwar habe ich mal an einer Gulaschkanone gearbeitet. Ein Freund von mir, ein Freund von meinen Eltern, der steht immer auf dem Kolwitzplatz mit seiner Gulaschkanone und verkauft Suppe. Ja. Und, verdient man da auch gut Geld? Wo heißt da jetzt immer so Coffee to go, Suppe to go? Nee, eigentlich im Winter total. Also er hat da, die ist immer leer, die Gulaschkanone. Also er macht da schon gutes Geld mit. Ach, ist ja nicht schlecht. So relativ einfach verdient. Ich meine, du musst dir überlegen, so die Erbsen und alles. Du musst halt früh aufstehen. Erbsen, Rauchfleisch, Kartoffel, Wasser, Rind. Genau, dann macht er halt auch noch Tomatensuppe, das ist auch halt einfach gemacht. Ja. Und da verdient er schon gutes Geld. Und ich meine, du musst halt diese Dinge schon um 6 Uhr anmachen, das heißt, du musst sehr früh aufstehen. Ja. Und dann musst du dich halt schon relativ früh wieder auf den Markt stellen. Da steht ja richtig mit so einer riesen, ist ja ein Riesenteil, so eine Gulaschkanone. Platz immer Samstag, oder wann ist da der Markt? Samstag, ne? Und dann verkauft er die echt so in Pappteller? Was kostet dann so ein Teller Suppe? Ich glaube, 2,30 oder ich glaube so ja unter 10 Euro, ich weiß nicht genau. Boah, nicht schlecht. Ja, die schmeckt so ganz gut. Ja. Jedenfalls, da habe ich nochmal geholfen und Suppe ja, austeilen halt, praktisch. Das war halt von morgens bis abends, habe ich da halt gearbeitet. Ja. Und wir waren da irgendwie vorm Rathaus, da war so ein Markt, oder irgendwie, irgendwie war da so ein Tag, irgendwie, wo da irgendwie Markt war. Und da sind halt kaum Leute gekommen. Und wir standen da ewig und haben halt gewartet, da irgendwie lief es da nicht. Vor Witzplatz ist so das Klientel da, was wartet wahrscheinlich noch schätzt, so Kartoffelsuppe, wisst ihr? So, ja. Gibt's ja nicht immer so. Gibt's halt so Grillwurst und so, das ist ja, ja das, was man kennt. Und da lief es halt nicht so gut und da standen halt ewig und so. Und ja, irgendwann, du musst ja das Zeichen noch aufräumen. Das dauert auch nochmal 2-3 Stunden. Ja. Und auch das sauber machen, diese großen Kessel und so. Und dann in die Garage fahren und so. Und dann habe ich bestimmt, also so 10 Stunden gearbeitet, habe so 50, 60 Euro bekommen. Aber das ist okay, es hat... Aber trotzdem, es war halt sehr hart. Ja, also ist aber nicht halt so viele. Ist ja unter dem, was jetzt so als Mindestlohn diskutiert wird, oder? Genau. Ja. Es hat aber Spaß gemacht. Also wenn du so in einer Gulaschkurve stehst, so kannst du halt viel mit irgendwelchen Leuten quatschen ja. und so. Hättest du dich doch vielleicht mit deiner Gitarre daneben setzen können. Ja, ich habe schon überlegt. Ja, aber ich habe mich im Markt schreien ein bisschen geübt und das hat auch ganz gut geklappt. Bei der Gulaschkanone im Markt schreien? Ja, ne, ich habe Suppe, wer will Suppe essen? Frische Suppe und bei einigen Leuten hat es doch funktioniert. Ja. Ach, krieg mal in einer. Warst du beim Kochen auch beteiligt? Ja, ich habe die Tomatensuppe gemacht. Das war eigentlich ganz einfach, ja, jetzt für alle Zuhörer. So macht man jetzt einfach Tomatensuppe. Und so macht man jetzt 100 Liter Tomatensuppe. Ja, okay, ganz einfach. Du nimmst einfach Tomatensaft von Aldi. Ja. Und dann machst du diesen leckeren Brandenburg-Kräuterquark ran. Ja. Und ja, dann noch ein bisschen Pfeffer und fertig ist die Tomatensoße. Echt? Ja. Probier mal, ist ganz einfach, aber schmeckt wunderbar. Klingt jetzt nicht ganz so spezifisch, aber ich glaube dir, dass es schmeckt. Das schmeckt. Ich meine, und die Leute, die denken auch, Mann, was schmeckt denn hier? Dann machst du halt noch einen Schuss Sahnerinden und ein bisschen Kräuter und Pfeffer. Ja, und so einen kleinen Schluck Gin. Naja, Gin vielleicht nicht mehr. Ja, das hilft ja immer. Bei Tomatensuppe ist das ganz gut. Da muss man ganz klein ein bisschen, das ist echt super für den Geschmack. Ja, bist ja. du denn ein Koch oder wie? Nee. Nee, bin nur manchmal ein Esser und manchmal ein Aufpasser. Ja. Ja, aber das ist ganz einfach, auch halt sehr kostengünstig. Ja. wenn du es dann halt für 1,50 verkaufst, dann hast du schon eine Menge Plus gemacht, ne? Kick mal ihn an. Naja. Aber da hatte ich jetzt nicht so gereizt, dass du normal machen würdest, sondern du hast schon, würdest schon sagen, das war schon eigentlich eher die unangenehmste Arbeit, die du jetzt dich gezwungen gesehen hast, mal dann doch irgendwie zu machen. Naja, es gibt auch teilweise halt Auftritte, die sehr scheiße sind. Ja, genau. Also gerade die Kunst, oder? Die ist doch nicht frei von Prostitutions-Ekeln. Ja, genau. Man wird schon oft irgendwie Ekelscheiße. So oft scheiße behandelt, so von Leuten, wenn du irgendwie so in irgendein Café rennst und fragst, können wir vielleicht einen Auftritt haben und dann wirst du nicht mal angeguckt und so. Wird gesagt, du hast keine Zeit. Also wir haben einmal in Moabit gespielt und da haben wir auf Eintritt gespielt, was man, glaube ich, erst machen sollte, wenn man Jude, so Popularitätsgrad hat. Ja, ja, ja. Den ja. haben wir natürlich nicht. Und da waren dann letztendlich irgendwie 5 Leute, die bezahlt hatten. Ja. Und das war dann für jeden irgendwie 4 Euro und da konnten wir gerade Taxi mit bezahlen. Oh. Und ist ja nicht so schlimm, wie gesagt, wir müssen ja nicht da unsere Steuern von bezahlen oder so. Und naja, dann hatte ich auch irgendwie einen ganz blöden Verstärker und einen ganz schlechten Sound und das ist halt irgendwie auch scheiße. Das ist so, wenn ein Saxophonist über so eine kleine Tröte spielen würde, so kann man das vergleichen, weißt du? Das naja. Ist ziemlich wichtig, denn so dein eigener Klang, den du hast, ist ja ist so, als ob du einen Frosch in der Stimme hast und du kannst nicht richtig reden. So. Ja. Das war ein bisschen blöd, aber. Ja, das war auch okay. Ja, ihr habt's denn da auch, abgesehen vom Geld, ihr habt's denn da auch mal so totale eklige Auftritte, wo man denkt, ja scheiße, haben sie zwar bezahlt, aber so viel eklig war, haben sie dann doch nicht bezahlt. Nee, so krass haben wir das noch nicht hier erlebt, so. Hast du ja aber im Grunde auch Glück halt, gehabt, oder? Ja, aber das wird auch noch kommen, denke ich. Also manchmal bist du halt sein, wenn du Jazz machst, so der Schallplattenspieler, der in der Ecke steht, so, auf ja. dem Motto, also quatschen halt alle. Ist halt manchmal ein bisschen anstrengend, weil du willst ja eigentlich auch Kunst machen und ist denn, wenn so das ist aber natürlich Kraft die Schwierigkeit, wenn man in einer Kneipe auftritt, oder? Ich meine, ja, wenn ich irgendwas mache, dann sage ich ja immer irgendwie Tresen zu. Entweder ich mache hier was oder Tresen ist auf dem Bede zusammen, geht nicht. Ja, an so eine Auftritte müssen wir halt auch noch rankommen, so, dass wir in irgendwelchen renommierten Jazzclubs oder so spielen. Ja. Wo wir wirklich irgendwie ein Konzert spielen, die Leute ruhig sind und die Konzertklima. Das wäre schon schick, wa? Ja, also da wollen wir auch hin und so. Ich spiele noch in einer Big Band und da haben wir auch schon im Schlot gespielt. Ja, Big Band ist wenigstens laut genug, oder? Dass man wenigstens immer den Tresen noch zublasen kann. Ja, na, auch als Gitarrist hast du da eigentlich, na, als Gitarrist bist du eigentlich nur am Ankämpfen gegen diese Bläser. Ja. Du gehst eigentlich immer nur und probierst irgendwie da durchzukommen. Ja. Das ist witzig. Aber mir macht aber trotzdem Spaß so. Mit so einer großen Truppe und so. Franz, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte, bitte. Und schenk dir jetzt den großartigen Roland Kirk. Der ist echt, ich meine, der interessiert dich nicht, weil er irgendwie eher Bläser ist. Ach nee, das stimmt nicht. Ja, gut. Das stimmt nicht. Von Bläsern kann man viel lernen. Okay. Gut, alles klar. Ist echt ein großer. Tschüss. Ja, mach's gut, ciao. Roland Kirk mit Volunteered Slavery, was natürlich auch ein tolle Überschrift, toller Titel ist, quasi freiwillige Sklaverei, Rassan, Roland Kirk, Volunteered Slavery. Thank you. Russell Roland Kirk, Volunteer Slavery. Dann halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ja, hallo, hier ist die Wiebke aus Dresden. Bei uns im Haus spukt es und das ist echt ernst. Und ich wollte mit dem Kuttner darüber mal sprechen, denn mein Mann behauptet, ich wäre besessen und nicht unser Haus. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Das war ein schöner Piep und zwar Kuttner. Ich muss dir wirklich sagen, du bist leider einer der wenigen, die noch Ahnung von Punk haben. Und es werden nicht mehr werden. Trotzdem, Kuttner, just a punk, be a punk, stay a punk, and so on, so on, so on. Bye. Ende und Anfang. Der kleine Bruder kam in die Küche und stahl dem großen Bruder ein Ei. Da schlug der große Bruder den kleinen in zwei. Da kamen viele kleine Brüder und gruben ihm ein Grab, worauf geschrieben stand, der kleine Bruder kam in die Küche und stahl dem großen Bruder ein Ei. Da schlug der große Bruder den kleinen in zwei. Da kamen viele kleine Brüder und gruben ihm ein Grab, worauf geschrieben stand, der kleine Bruder kam in die Küche. Was ich der ganzen Welt gerne noch erzählen möchte. Faul sein ist so richtig schön. Arbeit ist scheiße. Also, Faulheiten aller Welt, vereinigt euch. Hallo, ihr müsst euch, ich bin besessen von diesem Film, ihr müsst euch angucken, The New World, der läuft gerade an und der ist irgendwie ziemlich schlecht angelaufen, aber der Film ist traumhaft. Ihr müsst euch den einfach angucken, ihr müsst euch den einfach angucken, ihr müsst euch den einfach angucken. Allein die Hauptdarstellerin ist einfach unglaublich. Ihr müsst euch den angucken. The New World. Hallo Kutti, hier ist Silvia. Du bist wirklich meine letzte Hoffnung. Ich hab's überall versucht. Ich bin verzweifelt. Ich suche schon seit fast anderthalb Jahren das Lied von Dr. Ringling vom Vater. Bitte spiele doch mal für mich. Bitte, bitte. Danke. Tschüss. Wenn ich nochmal einen Fernseher kaufe, ist egal wo, ob bei Megamarkt, Makromarkt, Mark, wie die heißen, Euro. Ich bin dann ganz schlau, weil ich werde mich auf die Lauer legen, werde zählen und irgendwie in der Millionste kommt, renne ich blitzschnell los an die Kasse. Und dann sagen sie, sie sind der Millionste, sie können sich jetzt einen Fernseher aussuchen, völlig umsonst. Also ich versuche, möglichst viele Menschen aufzuklären, dass sie auch ihre Lebensweise ändern sollten. Also nicht so wie die Mehrheit mit dem Pkw rumrasen, überflüssige Flugreisen machen und so und alles. Das muss alles, da muss man sich alles abgewöhnen. Und vor allen Dingen sollte man endlich mal daran denken, dass vielleicht nach uns eventuell auch noch andere Leute auf der Welt leben. Das heißt, man muss von diesem furchtbaren, verantwortungslosen Grundsatz der Geliebten des Königs Ludwig XIV, also das war wohl die Pompadour, von der stammte ja wohl der Spruch, nach uns die Sintflut. Und die viele Leute von heute haben es noch variiert, nach mir die Sintflut, nach mir die Trockenzeppe, nach mir die Eiszeit. Das ist natürlich, sowas ist eigentlich kriminell. Bei ihm wird es ein bisschen schlecht, sich auf die Lauer zu legen. Hoppala, pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Piep, ja. Johannes 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und da, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, der wird mein Vater ehren. So, und jetzt steht noch bei Matthäus 10, Vers 22, und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis zum Ende beharrt, der wird selig werden. Ich hab den Anrufbeantworter von letzter Sendung gehört. Das ist meine Antwort darauf. Tschüss. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Die Zeitschriften krakeln von früh bis spät über die anscheinend befreite Sexualität. Doch außer einem bisschen Ersatzlust hab ich von allem nichts gewusst. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Deshalb muss ich schreien, schreien, schreien. Man hält mich dumm und hält mich wie ein Tier. Man hält mich auch zum Narren, konsumier. Das wird dir nicht gelingen, mein lieber Mann. Das Zeug, das ist bald schrottreif. Und was dann? Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Deshalb muss ich schreien, schreien, schreien. Die da herrschen, die haben ein Alibi. Ihr Alibi heißt Freiheit und heißt Demokratie. Doch ist das demokratisch, wie ich's begreif? Wenn man mich in 4 Jahren mal zur Wahlurne schleift, ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Deshalb muss ich schreien, schreien, schreien. Die Herrschenden, die sagen, ich tu, was ich tun kann. Doch was bieten mir die Herrschenden schon an? Statt Umwälzung nur eine ganz kleine Reform. Streng nach alt hergebracht und um. Ich bin noch immer unbefriedigt. Unbefriedigt, bin noch immer unbefriedigt, unbefriedigt, bin noch immer unbefriedigt, unbefriedigt. Deshalb muss ich schreien, schreien, schreien, schreien, schreien. Rolf Schwenter war das mit seiner Version von I Can Get No Satisfaction. Ihr Einsatzgebiet: Berlin und Brandenburg. Ihr Auftrag: Fritz Musik. Musik zum Tanzen. Ihr Name: Die Fritz Disco. Unterwegs. Diesen Freitag ab 22 Uhr im Orange Club in Schwedt. Mit den Fritz DJs: T-Bird und Bronco Jet. Die Fritz Disco. Mehr Infos: fritz.de. Und im Radio: Fritz vom RBB. 0.33 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. In Baden-Württemberg haben die Tarifparteien für den öffentlichen Dienst der Kommunen soeben eine Schlichtung vereinbart. Damit solle die strittige Arbeitszeitfrage gelöst werden, das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Auf kommunaler Ebene ist diese Schlichtung bundesweit das erste Vermittlungsverfahren. Die Streiks sollen aber vorerst weitergehen. Die Steuereinnahmen in Deutschland sind nach einem Zeitungsbericht im vergangenen Monat deutlich angestiegen. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres gäbe es ein Plus von 4%, berichtet das Handelsblatt. Gründe seien die gute Konjunktur und die anhaltenden Gewinne der Wirtschaft. Der Ort für die Beisetzung des früheren jugoslawischen Präsidenten Milosevic steht weiterhin nicht fest. Sein Leichnam wurde nach Angaben einer niederländischen Agentur am Abend zum Amsterdamer Flughafen überführt. In Belgrad erklärte die Sozialistische Partei, das Begräbnis werde in Moskau stattfinden. Dagegen sagte ein langjähriger Berater, Milosevic werde in Belgrad bestattet. Im Norden von Alaska ist bei einer schweren Umweltkatastrophe bis zu 1 Million Liter Öl aus einer Pipeline geflossen. Alaskas Umweltministerium teilte mit, an der Ölleitung habe sich offenbar durch Korrosion ein Leck gebildet. Wetter. In dieser Nacht von Osten her Bewölkungsverdichtung und nachfolgend etwas Schnee, Glättegefahr, Tiefstwerte -3 bis -10 Grad. Am Tag dann stark bewölkt, zeitweise leichter Schneefall bei Werten um den Gefrierpunkt und maximal +3 Grad. Verkehr. Als sehen südlicher Berliner Ring, Schönefelder Kreuz Richtung Dreieck Potsdam. Zwischen Ludwigsfelde Ost und Ludwigsfelde West. Noch immer Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert durch einen LKW und das Ganze hinter einer Kurve. Und der 10 westlicher Berliner Ring, Dreieck Havelland Richtung Werder. Zwischen Spandau und Potsdam Nord Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Hier liegt ein totes Wild. Ansonsten wünschen wir gute Fahrt. Und wenn im Radio 102,6... Dann Fritz in Berlin. Blue Moon.

Something for grieving. Where do we go

Meinen Tritt nicht hören, sacht, sacht die Tür.